Moin moin und hallo zu Teil 2 unseres großen Strategiespiele-Podcasts. Ich bin der Gregor und neben mir momentan nicht anwesend sind Simon, Budi und der Nils, die den Strategiespiel-Podcast mit mir aufgenommen haben. Wie ihr gemerkt habt, wenn ihr den ersten Teil gehört habt und wenn nicht, dann geht bitte zurück und macht es dann, weil ansonsten macht das hier nicht ganz so viel Sinn, wie es normalerweise tut. Haben wir uns vor ein paar Wochen hingesetzt und in großer Runde zu viert über Strategiespiele an sich und die verschiedenen Unterarten des Genres plus die wichtigsten Spiele unterhalten und der Cast ist so ausgeartet, dass wir am Ende 4 Stunden im Rechner drin hatten und ich dementsprechend den Podcast aufgeteilt habe in 2 verschiedene Teile. Deshalb, bevor wir gleich zum zweiten Teil kommen, in dem es primär um Echtzeitstrategie geht, um die japanische Betrachtungsweise des Genres mit sowas wie Final Fantasy Tactics oder Tactics Ogre, wie das alles heißt, sowie der Aufbaustrategie, der wir uns am Ende nochmal gewidmet haben. Bevor wir dazu gehen, wie gesagt, falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dort ging es mehr um das Genre an sich, um die Anfänge, sowas wie Mule, was Anfang der 80er wirklich viele Regeln festgesetzt hat und einfach das Genre quasi mitdefiniert hat, wie sowas aussehen kann und einen Boom mit ausgelöst hat. Und natürlich auch dann die größten rundenbasierten Sachen von einem Battle Isle über einem Civilization bis hin zu einem XCOM und Simons traurige Geschichte, wie er sich eine Woche lang wegen XCOM Apocalypse nicht duschen konnte, weil es gezockt hat zu viel. Das findet ihr alles im ersten Teil, ist nochmal verlinkt hier dementsprechend im Thread bei GameOne.de. Jetzt kommen wir, wie gesagt, gleich zu der Echtzeitstrategie und werden einsteigen mit einem Differentil. Deshalb übergebe ich das Wort gleich an Simon, Budi, Nils und natürlich auch an mich gleich. Okay, dann bis gleich. Richtung Echtzeitstrategie eben, das hat ein bisschen später angefangen als das Rundenbasierte. Ich meine, wir hatten über Mule schon gequatscht, da waren Elemente drin, dementsprechend waren und ich war damals nicht wirklich ein großer, also ich bin auch heute kein Echtzeitstrategie-Fan, weil ich mag diese Action-Komponente überhaupt nicht. Ne? Also, das ist eine persönliche Präferenz eben. Also es ist ähnlich wie wenn du Rollenspiele sagst, ob du jetzt lieber so ein actionbasiertes Spiel haben willst oder ein rundenbasiertes Spiel und da ich eher aus der Rollenspielecke dann komme, der dann das schon seit den SSI-Spielen damals auf dem C64er rundenbasiert gerne gespielt hat, da hat sich das natürlich auch in die Strategie-Ecke übertragen. Habe mich damals, letztes Jahr gab es ja noch das wichtigste Spiel aller Zeiten-Special, was wir hier gemacht haben, bei Game One im Fernsehen. Und da hatte ich mich nochmal schlau gemacht in der Richtung, damit ich mal sehen kann, welche Spiele da nochmal überhaupt wirklich dort waren. Und ich dachte eigentlich immer so Echtzeitstrategie angefangen, kennst es ja mit Command & Conquer oder Warcraft, irgendwie sowas. Aber der eigentliche Schritt war ja vorher, was ich damals nicht gespielt habe, war ja eben Dune 2. Habe ich auch damals nicht gespielt. Ich habe auch mit Command & Conquer angefangen. Genau. Ich dachte die ganze Zeit, es ist eben Dune 2. Man hatte vorher noch gehört, es gab ja auf den Konsolen noch dieses Herzog oder Herzog 2 auf dem Mega Drive, was ja schon so Echtzeitkomponenten hatte. Ja. Was aber noch, ich habe es mir kurz angeschaut, eben im Sinne dieses Specials. Es war nicht ganz Echtzeit. Es hat nicht ganz damit zu tun, also es ist nicht ganz dieses Echtzeitstrategie, was du heute drunter verstehst. Aber was mich überrascht hat, Dune 2 dann, ich habe die Mega Drive-Fassung eben gespielt für das Special hier und du kannst dort wirklich genau sehen, da ist alles drin, was Echtzeitstrategie danach ausgemacht hat. Ja, das war die absolute Blaupause. Eben, das, also selbst wenn ich mir heute in Command & Conquer 3, also damals war es Red Alert 3, glaube ich, oder dieses das aktuellste Red Alert, was damals rausgekommen ist, zum Vergleich angeguckt und du hast Elemente quasi mit Basen aufbauen und Einheiten und so weiter losschicken, das wurde mit Dune 2 festgelegt. Das klassische Ressourcen sammeln, das Losschicken von einer, ich meine, man kann das ja auf vielfältige Art und Weise lösen. Eben, diese Harvester-Geschichte. Genau, aber dass man dann tatsächlich auch in so vielen Spielen wiederfindet, dass man einen Sammler explizit auf ein Ressourcenfeld schickt, der dann zurückkommen muss, das zeigt ja auch, finde ich, die Technik, wie Spiele kopiert werden, dass man eben dann teilweise gar nicht mehr hinterfragt oder ja, oder Systeme etablieren sich einfach. Ja, in Command & Conquer 4 soll es keinen Sammler mehr geben. Weil es gibt ja viele. Ja, irgendwie sagen sie immer, dieses Mal wird der Sammler klug sein. Dann also nicht, ganz blöd gesagt, Dawn of War 2 zum Beispiel verzichtet total auf Basenbau, beziehungsweise auf Sammler, aber es funktioniert auch. Die haben halt genau das Prinzip von Zed, aber da komme ich später nochmal zu. Ja. Wo du halt ja, bestimmte Streckenabschnitte einnehmen musst, um dann neue Einheiten generieren zu können. Aber wie gesagt, dieses Sammler-Ding, was mit Dune 2 angefangen hat, hat einfach unglaublich gut funktioniert und funktioniert ja heutzutage immer. Ja, eben, das es ist so. Halt einfach nur ein, in Anführungsstrichen, es gibt einen bestimmten Rhythmus vor, sozusagen. Genau, das ist es. Diese Balance zu schaffen, einfach, dass du die Echtzeitkomponente hast, natürlich, du musst natürlich einen gewissen Influx an Geld haben, ne? Und, oder damit du deine Einheiten und so weiter bauen kannst, damit du, weil sonst würdest du ja, wenn du das viele Geld schon am Anfang hättest, dann baust du alles gleichzeitig und... Ja, ich mag Spiele auch nicht, wo man am Anfang ein Kontingent hat an Geld und das war's dann, oder eben, wo man eben, sag ich mal, produzieren kann, wenn man Gebäude erobert und so, das halte ich irgendwie für, ist auch unrealistisch. Ich meine, klar, das Tolle ist ja, man hat dieselbe Ausgangslage, jeder hat direkt in der Nähe bei Dings ein Spicefeld oder eben Tiberiumfeld oder auch die anderen was Kristalle, die man Red sammelt. Alert, da war es irgendwie, ja, Kristalle, ja, das war Diamanten oder und oder Gold. Irgendwas Glitzerndes ist es ja, meistens. Egal, also Red Alert ist Ochsenaugen. So gelber Sud, der irgendwie so Sand, Gelumpe, was da okay, Gelumpe, finde ich bei cool. Warcraft 2 halt die Klassiker, ne? Also was Holz ist denn nochmal in Warcraft? Bäume, oder? Ork-Penisse. Ja, Holz auf jeden Fall, Goldminen. Ja. Und da war es halt work und Oklahoma. No, und bei Age of Empires war es Oklahoma. Weißt du, die hatten echt so, die Worker, die waren, ey, jedes ja, Spiel hat okay. immer... Okay. Es war, ich fand es echt angenehm, dass sie dann aber auch so ein diese Personality, Humor die dann weil das die dann sind reinkommt, halt in Anführungsstrichen nur die Sammler. Und das war, eigentlich fand ich das immer total angenehm, dass sie halt trotzdem reagiert haben. Du schickst sie halt drauf und wusstest, ey, wartet mal, bis ich meine Kriege habe. Du hast sie einfach weggeschickt. So, komm, ja, legt jetzt los, holt mir genau, Holz, ja, holt mir Gold. Vor allem, die haben auch richtig Krieger Bock bauen können. Also die haben richtig, ich find das, freuen sich dir, nee, dir also das bei Warcraft Leben. Eben bei Warcraft nicht. Eben bei Warcraft war das halt so. Ja, okay, gut. Warcraft nicht, ja. Dann so wieder Trant. Ja. Ich glaube, Trant war auch Synchronsprecher da. Für ja. Warcraft, auf jeden Fall. Aber ich wollte sagen, als du unterbrochen hast, dass man halt dieselbe Ausgangsposition hat und jeder kann für sich selbst entscheiden, wie viel Sammler er losschickt, wo er sie hinschickt, wo er seine nächste Basis baut. Das ist so das genial. War das von der Hintergrundgeschichte, vom Setting her glaubwürdig, weil man hat sich wirklich vorgestellt, so, ey, wie cool, da ist jetzt mein Sammler so, ey, pass auf, du musst doch mal hinten hin, da sind die Ressourcenfelder, hol die mal zurück. Man konnte das in seine Fantasie mit einbetten, gleichzeitig war es aber ein strategisches Element, was sinnvoll war, weil man zum einen, je mehr du am Anfang ausgegeben hast für Sammler, desto anfälliger warst du aber für Rusher. Am Long Run hat sich ausgezahlt. Und gleichzeitig war dein Einkommen immer anfällig für Störattacken. Das heißt, du konntest so jemanden wirklich nerven, wenn du seine Sammler angegriffen hattest. Ne? Es war einfach zwei Mammutpanzer ins Feld, wo du weißt, die Sammler waren ja auch so dumm. Ja. Immer noch so dumm. Ja. Aber das ist ja die Komponente, dass du die auch beschützen musst. Ne? Das gehört so zur Taktik dazu. Je mehr du hast, desto komplizierter wird es, noch was irgendwas anderes zu machen, weil du musst ständig dich um irgendeinen kümmern musst. Die Möglichkeit, seine Sammler eskortieren zu lassen, automatisch. Du kannst die Panzer einteilen. Ja, da sind sie genau hinterher. Das war, ich glaube, es war der dritte, Tiberium Dawn. Ich glaube, ging es schon bei Red Alert sogar? Nee. Ja, aber lass uns darauf hinkommen, wenn wir bei Command & Conquer angelangt sind. Ich glaube, das ist ja eh nochmal ein weites Feld, was wir dort bestellen müssen oder abgrasen müssen. Da kommt eine Menge noch. Dune 2 auf jeden Fall ist das Grundkonzept festgelegt. Ich meine, es war ja auch von Westwood, die nachher die Formel verfeinert haben später. Konnte man da überall bauen oder, weil in Dune 2000, dem Remake, konnte man auf den Platten nur bauen. Du musstest aber, Platten aber bauen. Aber es war nicht so, dass damit da feste Platten waren und man konnte nur da und da und da bauen. Nee, du konnte frei. Ja, okay. es war eben frei nach dem Dune okay. Also von wegen der Sandwürmer und alles dort, das sind natürlich Sachen, die innerhalb des Dune-Universums sich so angeboten haben fürs Spiel, dass du die Platten ja, macht und so auch Sinn, du kannst im Sand halt nichts bauen, so. Ist ja klar. Ey, ich merke totale Erinnerung, das ist der Hammer, echt. Das macht voll Spaß. Also die Grundkonzepte mit Dune 2 festgelegt, eben, ich war überrascht eben, wie konkret das damals schon alles feststand für so einen frühen Titel, wo du auch eben wirklich denkst, dass es Command & Conquer gewesen ist. Bevor wir auf den normalen, in Anführungsstrichen, Strategie-RPG. Beschränkt, wie wenig sich die Serie verändert hat. So. Ja, das ist vielleicht ein Grund, eben, weil eben so viele das Konzept, also sich so darauf versteift haben, dass ich nie wirklich ins Genre reingekommen bin, wenn ich schon damals mit C&C nicht wirklich warm geworden bin. Ich möchte eine Sache reinschmeißen, die jetzt nicht komplett zu diesem Konzept reingehört, aber die ein Jahr nach Dune 2 rausgekommen ist und eins meiner Lieblingsspiele auf dem PC, auf dem Mega Drive besser gesagt, damals gewesen ist, Syndicate. Super. Syndicate. Super, der Molyneux. Peter ja. Molyneux. Ich meine, ich hatte hier auf der Liste auch noch Populous und Powermonger, die natürlich früher gewesen sind. Aber ganz, ganz ehrlich, ich habe die nicht kapiert. Ich habe die nicht kapiert. Also Powermonger. Powermonger war Populous 3 fast schon. Ja, ich fand Powermonger einfach nicht so, hat mich nicht so. Aber Populous habe ich, ey. Fand ich grandios. Also, Populous fand ich auch toll. Es ist echt Zeit. Ich habe es nicht verstanden. Ich gebe es zu. Ich habe keine Ahnung, wie Populous funktioniert. Ey, es war ganz easy. Du hast einfach alles begradigt. Du hast eine Autobahn quasi gemacht aus dieser Welt. Dann haben die alle ihre Schlösser gebaut. Je mehr Platz war, desto größer. Erst eine Hütte und dann war das an irgendwann so ein großes Schloss. Und da hast du Mana gesammelt und hast, während du deine Macht quasi vergrößert hast, hast du den Gegner genervt mit irgendwelchen Katastrophen. Und irgendwann hast du gesagt, bam, jetzt ist Endkrieg. Und dann sind alle in der Mitte zusammengelaufen und haben sich gehauen. Und dann hast du gewonnen meistens. Ja. Das Spiel in a nutshell. Es war wirklich sehr einfach. Ich habe es auch nochmal eingespielt, speziell. Also wir hatten ja auch für die Game Awards hier nochmal hier speziell Peter Molyneux. Das war dir zu anspruchsvoll? Nein, ich habe die Super Nintendo-Fassung angemacht. Und dementsprechend. Die war aber auch scheiße. Also muss ich sagen, die war ja, echt. Ja, natürlich. Ich habe die aber auch gespielt. Ich habe zuerst SNES gesehen und habe es nicht gereilt und dann habe ich später PC. Also, ja. Ey, ich weiß noch, meine Eltern haben mich mitgenommen. Ich hatte so keinen Bock auf diese Urlaube nach Hongkong. Und dann, heute würde ich mir den geil Hongkong mal angucken. Und ich saß die ganze Zeit im Hotelzimmer und habe auf dem Super Nintendo Civilization gespielt. Und geduscht. Es ist. Doch, geduscht habe ich. Ja. Also Populous Powermonger, die waren natürlich noch ein paar Jährchen früher, aber Syndicate war für mich, Syndicate ist so gut. Ja, tatsächlich, ja. Ganz kurz, weil den Titel haben wir nicht erwähnt und ich möchte es nur für die Fakten sozusagen, oder für die Akten, sagt man. Für die Akten. SimCity haben wir noch nicht besprochen. Das kommt noch. SimCity, Megalomania ist auch noch so eine von diesen Powermonger-Geschichten. Ich sagte, nur zu unserem Verständnis, also ich habe das jetzt hier so aufgeteilt, wir quatschen über die Echtzeitstrategie. Mhm. Ich möchte ein bisschen was über Strategie-RPGs auf der Konsole sagen, wo ich mich natürlich später drauf versteift habe. Und wir schließen dann ab mit Aufbaustrategie. Aber man kann sagen, Strategie auf der Konsole ist immer mit einem Downgrade verbunden gewesen. Naja, also heute vielleicht nicht. Wenn du es auf Echtzeitstrategie beziehst. Auf Echtzeitstrategie, ja. Wie gesagt, ich glaube halt, da haben sich die Spiele auch ganz klar effektiv, so wie Gregor eigentlich keine Echtzeitstrategie-Spiele mag er halt eher rundenbasierte Spiele oder beziehungsweise, also ich glaube, das ist ein anderer Rhythmus. Und ich würde auch einfach fast sagen, dass das speziell ihr, weil wenn ihr euch in den Konsolen, speziell, weil es eben aus der Japaner-RPG-Ecke kommt, weil es dort extrem viele Sachen gibt, die vom Anspruch her nochmal um einiges über einem Final Fantasy Tactics gibt, was viele hier gespielt haben, die dementsprechend nicht so bekannt sind, weil es sind rundenbasierte Sachen. Müssen wir auch noch drüber reden. Ach Gott, ey, das schaffen wir. Vendel Hearts will ich drüber reden. Dieser Podcast könnte den Rahmen erstmalig sprengen. Mal sehen, je nachdem, wie weit wir dementsprechend kommen. Aber das sind natürlich Sachen, da, wenn wir soweit sind bei den Konsolen-Sachen, da kann ich euch gerne noch ein paar Sachen erzählen, einfach was dort auch wirklich, also taktisch, dass du da extrem vom Leder lassen kannst. Dagegen ist Final Fantasy Tactics Kindergeburtstag, wenn du das dann dementsprechend anhörst, was natürlich keine Echtzeitsachen sind, wo ich dann die Grenze eben sehe, speziell bei einem über dieses Interface alleine. Ne? Also ich glaube, da können wir, also wir kommen jetzt tatsächlich auch, wenn du jetzt Syndicate ansprichst, könnte man auch Metal Gear mit reinziehen, weil auch das hat einen extrem... Syndicate ist schon... Okay, es ist kein wirkliches, richtiges Strategiespiel, aber... Das meinte ich damit. Genau, das meinte ich. Aber man hat den Aufbaufaktor, man muss schon planen, man kann seine Leute immer verbessern. Stärker machen, ja, klar. Man muss ja entscheiden, welche Länder man zuerst angreift und so. Das war schon alles. Das war super. Aber das Spiel selbst war halt eher Action. Es ist ein bisschen außerhalb der Reihe eben, was du unter einem klassischen Echtzeitstrategiespiel verstehst. Das war richtig geil kombiniert. Ey, die Autos hin und her fahren, das war einfach. Wir haben es zu viert gespielt, das war der Hammer. Eben. Das war der Hammer. Also. Nee, Lisa hat gerade ganz schüchtern gefragt, welches Spiel. Er war gerade auf dem Klo. Wir hätten was Falsches sagen müssen. Jetzt haben wir es lustig geworden. Ja. Ja, nee, aber ich wollte Syndicate nochmal eingeworfen haben, weil es am ehesten so gefühlt von wegen der Echtzeitkomponente hier nochmal mit reinpasst, einfach damit ich es nicht... Ja, aber wenn dir Syndicate gefallen hat, dann hättest du eigentlich auch jedes andere Echtzeitstrategiespiel, auch wenn das jetzt kein Echtzeitstrategiespiel ist Hätte man dementsprechend machen müssen, aber ich hatte eine Phase, in der Schule haben wir das damals dementsprechend gespielt, wir hatten natürlich unseren Informatikraum dort mit unseren hier DX466 waren es, ich glaube, hatten wir auch alle dort gerade neu gemacht. Es gab nur den, glaube ich, DX466. Und ich kann mich erinnern, wir wir haben dort eben, also C&C war es dort gewesen, was mich da, wo ich dann irgendwann einfach die Lust dran verloren habe. Wir haben das recht häufig gespielt dort. Und immer diese typische, ja, dieses Abrufen, das war es immer, ne? Okay, jetzt bauen wir alle auf und dann haben wir uns nicht Angriffswaffe machen. Das. Irgendwann hatte ich genug vom Spiel, habe ich mich einfach am Server gesetzt und bei den Leuten, die gespielt haben, währenddessen die Dateien vom Rechner im Netzwerk gelöscht, damit das Spiel auf bei denen nicht mehr funktioniert. Aber weil ich so gemein war. Das ist fies. Das ist echt hinterhältig. Das ist ganz schön assig. Ja, ich weiß. Das ist ganz schön assig. Du bist ja richtig gargamelig. Ja, wirklich. Das ist total böse. Und jetzt sehe ich auch aus wie Gargamel mittlerweile. Nein. Nee, Syndicate wollte ich nochmal reingeworfen haben, damit wir es dann dementsprechend nicht haben. Und natürlich auch ein anderes Spiel, ich glaube, der Budi wird gleich hier wahrscheinlich frohlocken, dementsprechend, was auch nicht der ganz klassischen Formel entspricht, aber Die Siedler war auch 93, was... War mir immer ein bisschen zu langweilig. Ja, ich kann mich erinnern, hatte ein hübsches Intro auf dem Amiga, aber weiter bin ich nicht gekommen damals bei Siedler, dementsprechend, außer dieses Ich fand Siedler mal ganz nett. Ja, es ist so ein gemütliches Geplänkel und steht damit wirklich im Kontrast zu so einem hektischen Echtzeitstrategiespiel. Command & Conquer zum Beispiel, habe ich auch unglaublich viel gezockt, damals lustigerweise auf der PlayStation 1 am meisten. Über Linkkabel. Mit dem Linkkabel, dann zwei Fernsehern. Also ich meine, ich habe es am PC hauptsächlich, aber ich habe das auch damals dann, das war halt einfacher als immer PCs zusammenzuschleppen. Ja, kann man sich kaum vorstellen heutzutage. Ne? Ja. Zwei Fernseher zusammenzukriegen, so dicke Problem. Heute ist es kein Problem, heute hat jeder zwei Fernseher daheim, so, kann man sagen. Aber Siedler fand ich immer ganz nett, weil es so vor sich hin plätscherte. Und ich weiß noch, im zweiten Teil gab es dann auch einen Splitscreen-Modus, sodass man dann auch zu zweit an einem Rechner mit zwei Mäusen im Übrigen gegeneinander spielen konnte. Das hatte man noch nicht mal genug Anschlüsse für zwei Mäuse. Ja, natürlich, so ist es, ja. Schließen Sie die Tastatur bitte jetzt ab und stecken Sie die zweite Maus ein. Was das für ein Stress war. Und dann die ersten Versuche über zwei Computer mit Nullmodem-Kabel. Nullmodem, sage ich mal, ging ja noch. Also das ging noch von der Installation her, aber so ein Netzwerk, das war immer derselbe Scheiß. Wer hat noch ein T-Stück? Sollen wir einen Stern legen oder einen Kreis? Was ist nochmal? IPX oder sowas muss ich jetzt eintragen. Wie ging das nochmal? Welches Protokoll? Okay. Und es war immer so, also man hat vier Leute zusammengekriegt und einer ging nie online. Es ging einfach nicht. Er kam nicht ins Netzwerk. Und er saß dann traurig allein und hat Diablo oder so gespielt. Erste Tag nur einrichten. Ja, exakt. War das nicht toll? Also ich habe auch schon eben einige LANs. Also bei mir, ich arbeite eben in einem Haus Jugend, wo wir so ein Computernetzwerk haben, Internetcafé und so weiter. Und dort habe ich auch schon dementsprechend LANs abgehalten. Dort ist es zum Glück mittlerweile, da lasse ich natürlich auch noch die alten Klassiker-Sachen drauflaufen, wie StarCraft und solche Geschichten, die gut funktionieren. Aber wenn du mal was Älteres spielen willst, haben wir auch noch, ich glaube, Siedler 3 ist da noch dementsprechend drauf, wo du dann so gucken musst, ob das mit den älteren Protokollen noch funktioniert. Wir haben früher auch dann dementsprechend aufgebaut mit den Endstücken und das, also diese Kabelgeschichten, bevor du die Switches und Router und so weiter hattest, wo die Rechner aneinander in dieser Kette eben hingen, ne? Damit du weißt, wo das Endstück ist und vielleicht bist du jetzt zu weit weg, lass mich da nochmal einen Ping durchschicken, mal gucken, ob der ankommt. Und also es gab immer nur einen, der sich damit auskannte. Also wie anfassbar das eigentlich gewesen ist. Ne? Ja, da darf keiner so drüber, also nicht in die Nähe, sonst trittst du aufs Kabel drauf und dann ist der komplette Abend im Arsch. Immer, man hat genug Leute, wirklich, diesen einen gab es immer, bei dem es nicht funktioniert hat. Der Einzige war, der das konnte. Also der dabei sein musste. Ja. Der war vielleicht ein Arschloch, aber er war trotzdem ein Freund, weil er hat das LAN installiert. Ich bin, der Admin. Von sowas habe ich gar keinen Plan. Ich habe null Talent, das sind für mich böhmische Dörfer, also mit Protokollen und Netzwerk. Alles ist für mich nur Mittel zum Zweck und ich war auch in Mathe immer sehr schlecht. Mhm. Aber da braucht man wirklich immer einen und das ist heute noch derselbe Typ wie vor 15 Jahren, der mir solche Sachen macht, den so ich anrufe, Gregor, wenn ich ein Problem habe. Es ist wirklich so ein Gregor. Nur wenn ich hier nicht für bezahlt anscheinend. Ja, nee. Nee. Offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht, sonst hätte ich jetzt hier einen Job, müssen die Podcast machen. Wenn ihr wüsstet allein, wie lange das immer dauert, bis hier, also das ist ähnlich, wenn Gregor hier diesen Podcast immer aufbaut mit Rechner, der es aufnimmt und vier Mikros und das ist so ähnlich. Ja. Also das dauert genauso lang und es ist nie sicher und dann, aber du bist der Einzige, der es kann auch. Ja, zum Glück habe ich mir das... Du bist unkündbar. Ja, es ist dieser Point of Entry immer, ne, wo du dir irgendetwas so lange beibringen kannst, bis du es einigermaßen selber machen kannst, ohne dass ich Hilfe suche nach Pepper schreie, der es wieder zusammenbaut. Ich glaube, das ist Point of Outro, weil nämlich die Leute am Anfang fühlen sie sich so genervt, aber gleichzeitig fühlen sie sich geschmeichelt, weil dann nämlich sie der Schlüssel sind und jeder muss zu ihnen kommen, sonst läuft nichts. Ja. Und dann bauen die sich irgendwann ein System, das nur noch sie verstehen, Und jeder kommt zu ihnen und man ist so auf der einen Seite so immer dieses ja. Auf der anderen Seite aber ja. Ja, ich sag, du hast zum Glück nicht wirklich im Computersupport oder sowas gearbeitet. Da sind ja diese Illusionen von wegen, wenigstens kommt er zu mir, sind sofort tot. Ja? Ich baue jetzt nicht mal mehr Rechner für Verwandte zusammen, weil das... Da gibt's doch dieses T-Shirt. Nein, I won't fix your computer. Jeder, der mal irgendwas in der Form gab, oder wenn er der Technik-Freak oder sowas in der Familie ist, ich habe mir diesen Computer gekauft, ne, und der ist mir auf den Boden gefallen, der Monitor ist jetzt durchgebrochen. Kann man vielleicht die Grafikkarte austauschen, so dieses, wo du dann versuchst, das zu erklären. Und deshalb, ich bin da schon so abgefuckt und abgenervt, was es angeht. Die Leute haben auch kein Interesse, also du kannst, egal wie lange du erklärst, das Problem ist, dass die Leute, und da schließe ich mich ein, die wollen es nämlich gar nicht können. Nee, weil genau. Die wollen es genau. Auch nicht selber machen, sie wollen einfach, dass es geht. Eben. Ja. Oder eben, was ich auch merke, dass sie sich ein bisschen Wissen angeeignet haben, so das Kleine, dann kommt eben sowas, lass mal die Grafikkarte austauschen, ne, so zu jedem Problem. Ja. Er hat eine Grafikkarte, ja. vielleicht liegt sie an der. Der Rechner geht oder nicht an. Ja, lass mir nochmal 10 Soundkarten einbauen oder so, weil der Rechner nicht angeht. So war das immer. Es gab wirklich eine Diagnose, ein Diagnoseprotokoll, das dann abgearbeitet worden ist. Und im Netzwerk war das damals immer wirklich Netzwerkkarte austauschen. Mhm. Wenn gar nichts mehr ging, war das echt ein Teil. Ja, es gab mal zack, zack, zack, zack, zack und dann Eben Siedler direkt in diese Periode mit reingefallen. Mit dem ersten kamen natürlich auch noch andere Teile, Siedler 2, Siedler 3. Mittlerweile ist, glaube ich, der 6. oder sowas erschienen. Am 7. war damals ja auch, glaube ich, Blue Byte, die es gemacht haben, also die Battle Isle und History Line Leutchen. Dementsprechend auch, also bevor dann, was mich dann gewundert hat in der Recherche, ich dachte, Anno ist viel älter, aber es ist erst 2003 rausgekommen. Das erste Anno 1503 war das erste, ne? Und nee, 1604 war das, oder? 1604 war, glaube ich. Also irgendwie so 2000 oder so. In den 90ern war die deutsche Serie eben Siedler. Ne? Das Spiel, was aus Deutschland kommt, was beliebt ist. Gibt es da nicht, drei Anno-Teile oder nur zwei? Es gibt 1604, 1503, 1702, glaube ich, war das letzte, okay. Ne? Ja. Also die sind nicht immer zurückgegangen, sondern dann auch genau. Also die haben gemerkt, wenn wir noch weiter zurückgehen, dann wird es irgendwann... Dann ist da einfach auch wenn ich mehr. Pepper und Wolf verschwinden, die haben eine halbe Stelle. Halbe Stelle, einfach ins Wochenende. Wochenende ist trotzdem noch Freitag. Eben. Nerds. Und wir sind sind noch nicht mal so richtig bei Echtzeitstrategie angelangt. Und die Leute gehen schon. Wir müssen hier... Wie gesagt, was ich sagen wollte. Das war was super Wichtiges. Und es hätte euch die Augen geöffnet. Wir waren bei Anno. Ja, ich hätte gerne mal eine Steinzeit-Simulation. So wie Anno, weißt du? Also so wie du es ja so mit Höhle willst, und... Kannst so du lange in der Steinzeit... Ja. Nein, aber so, dass du halt siehst, wie deine kleinen Steinzeitleute rumlaufen und dann so mit der Keule die Frau und dann an den Haaren in die Höhle schleppen, so dieses, wie es damals, wie man sich's vorstellt, wie es damals war. Achso, ja. Und so weiß ich, wie war das nicht, die Völker, so. War das nicht irgendwie so, gab's da nicht sogar ein Titelbild? Das könnte sein, dass es das mal gab, ja. Mit einer Keule und einer Frau, die er an den Haaren an der Schulter... Das war das alte C64, Caveman Olympics. Ja, kennt ihr das noch, wo man mit Frauenweitwurf und... Oder auf diesen, aber das hat nicht viel mit Strategie zu tun gehabt, außer wie oft du den Joystick gedreht hast, damit du die Frau weit werfen kannst. Ja, das habe ich gab, und es gab Humans, diesen Lemmings-Klon, aber das war ja natürlich mit ja, ich sag ja nur, also scheinbar, weißt du, könnte das mal jemand machen. Das wäre vielleicht. Das war ja geplant, es gab ja von Peter Molyneux dieses BC-Game. Genau, was genau. Was rauskam. Was so unglaublich für die Xbox 1 war dieses. War das für die Xbox 1? Ich glaube, für die Xbox 1, wo du diese wirklich aufwendigen Shots mit den Dinosauriern und so weiter gesehen hast, ne? Oder auf irgendwelchen. Das ist doch eigentlich eine tolle Idee, ich meine, du musst doch. Klar, da gibt es genug Strategie im Leben von so einem Steinzeitstamm, finde ich, um allein Spiel bei zu der füllen. Mammutjagd, was du da alles und einfallen lassen eben, musst. Eben, genau. Und wenn halt da mal Leute sterben, ist das halt wichtig, weil da ist so eine Gruppe besteht ja nur aus 30 Leuten. Wenn da 5 bei der Jagd nach Mammut irgendwie von der Klippe fallen, und, hast du ein ernstzunehmendes Problem. Das geht noch viel weiter. Es ist ja zum Beispiel oftmals so, dass in der Steinzeit gibt es einen Häuptling. Und die da runter sind, müssen kuschen. Aber die wollen auch mal Häuptling sein. Ja, genau, die wollen. Und dann stellen sie ihm nämlich eine Falle bei der Mammutjagd. Geben, weißt du? So, oh, sorry, ich bin gestolpert, ich konnte dir nicht helfen. Und dann ist der Mammut leider über dich rüber getreten. Ich habe außerdem die Schwerfleisch geworfen. Ich voll genau. Häuptling. Buddy, was sagst du zu den Siedlern? Das ist gut. Man kriegt hier echt einen Einblick in dein Gehirn, weißt du? Das ist absolut. So. Sagt er, endlich reden wir über das Thema, was den Nils endlich mal entlockt. So. Ja. Herzlich willkommen, mein Name ist Nils Bohmhoff. Heute möchte ich reden. Ich bin Stratege. Strategiker. Ich muss mich outen. Du kommst vom Klon, redest einfach los. Siedler. Ich habe auf dem Klon weitergeredet, um ehrlich zu sein. Wieder trans. Gesprächsstrategie vorbereitet. Nein, ich muss gestehen, ich habe, deswegen unterbrecht mich, wenn ihr gerne weiter noch über Siedler 1 reden wollt. Bitte. Ich habe Siedler erfahren mit Siedler 2. Und habe es mit meinem Kumpel Hahn, Björn Hahn, zusammen erlebt. Und wir haben zu zweit an einem Rechner mit zwei Mäusen Siedler 2 gespielt. Da haben wir gerade drüber geredet, als du auf Klo warst. Original die Szenerie. Ernsthaft? Ja. Ey, das war, ganz ehrlich, das war einfach nur der Hammer. Das war einfach nur großartig. Und wir beide waren aber auch, wir haben gar keinen Bock gehabt, gegeneinander zu spielen. Wir haben immer nur zusammen gespielt. Achso, ihr habt nicht den Bildschirm mit so einem Pappteil so getrennt, damit jeder nicht gucken kann, was auch. Der andere macht. Habt ihr auch gemacht? Also nee, achso, nee, das nicht, nee, das hätte ich nicht. Nee. Kenn ich noch von speziellen Multiplayer-Shootern auf dem N64, wo der Bildschirm 4 geteilt wurde und es gab so einen Aufsatz zu kaufen für den Fernseher, damit jeder nicht in seine Ecke gucken kann vom Wie anderen. Wie clever das eigentlich war, ne? Ja. Stück Pappe, 60 Mark. Nee, also ganz ehrlich, Siedler 2 war für uns beide Magie, das war der Hammer, das hat wirklich viel Spaß gemacht, weil wir waren beide dafür verantwortlich, dass wir halt weiterkommen in dem Spiel. Und wir haben da auch nicht den Knuddelfaktor gesehen oder irgendwas, sondern wir haben einfach rein den Spielspaß gesehen. Der hat schon seinen Teil dazugegeben, auch wirklich, was es bedeutet, wenn ein Krieger sozusagen weiter überlebt und auch aufsteigt. Ja. Das Spiel war aus vieler Hinsicht wirklich großartig. Es gab aber auch unglaublich viele nervige Situationen, die schlecht gelöst waren. Wenn ich an diese Berge denke, wo du dann einen Mineralogen losschicken musstest, der die Schilder aufgestellt hat. Und dann war das ein Kuddelmuddel an Erz und Eisen und Gold und du wusstest nicht, wo kein Bla und dann wolltest du da bauen und dann war da kein Platz mehr. Oder ich weiß, ich bringe die Teile auch ein bisschen durcheinander, als du dann irgendwann Burgen bauen musstest, um deine Grenzen zu erweitern und dann musstest du alle 2 Meter eine Burg bauen, weil da war dann ein Hügel und da konntest du nicht bauen. Und dann warst du die ganze Zeit, da hast du 1000 Burgen gebaut. Das hattest du bei Siedler 2 schon, dass du halt, ja, aber die hatten ja auch einen Sinn und Zweck sozusagen, deine Bauern und alle sozusagen deine Ressourcen wieder eingefahren haben dann ja sozusagen an diese Mittelsburgen sozusagen beliefert oder die ja, haben die aber, beliefert. Ja, aber gut, dann diese großen Dinger dann ja. Aber du konntest ja auch nicht... Die ganze du konntest diese Outposts machen, ich weiß nicht, wie die heißen irgendwie. Aber wie gesagt, das Spielprinzip ist da ja eigentlich, das ist ja auch wieder nur eine Art Technik oder System oder was ein bestimmtes Element innerhalb dieses Genres, dass du halt dadurch deine Grenzen erweiterst sozusagen. Das hat ja letztendlich Command & Conquer auch gemacht, das hat auch Z gemacht. Das heißt, du musstest etwas einnehmen oder von mir aus auch selber kreieren, um halt weiterzukommen. Das ist ja das Prinzip auch von Civ. So erweiterst du ja deine eigene Grenze sozusagen. Bei Civ hattest du natürlich dann die Möglichkeit, nochmal komplett eigenständig Städte aufzubauen, etc. Nee, ich meine nur, dass was ich meinte, ist, dass du dann wirklich 2 Zentimeter neben der anderen Burg eine bauen musstest, um die Grenze ein Stück weiter zu kriegen, um dann wieder einen neuen Bauplatz fertig. Ja, okay, das stimmt schon. Aber das stimmt schon. Das ist bei Civ schon ein bisschen anders, finde ich. Ja, da hast du recht, aber wie gesagt, das ist ein Siedler 2, ich keine Ahnung, wie die Entwickler daran saßen und so, und da wäre mal eine richtig geile Geschichte mit denen nochmal darüber zu reden, wie ihre eigentliche Entwicklung war, also wie sie ihre eigenen Grenzen weitergezogen haben und so weiter und so fort. Aber das war immer diese Politik bei Siedler, weil das war wirklich ein deutsches Kulturgut. Das ist auch ein Spiel, super, was in Deutschland fast ausschließlich Erfolg hatte, genau wie Anno. Ja. Aus Deutschland für Deutsche, im Ausland kaum wahrgenommen, glaube ich. Und bei Siedler gab es immer diese Politik, okay, die setzen viel zu sehr auf Militär im nächsten Teil. Wir wollen viel mehr diesen Aufbauteil, diesen Knuddelfaktor haben. Andere Leute haben gesagt, ey, Siedler ist erwachsen geworden, wir wollen jetzt ernsthafte Strategie. Ja. Und die Entwickler taten sich auch schwer, es allen zufrieden zu machen. Ne? Ja klar, sie mussten aber auch gleichzeitig abschätzen, für wen produzieren wir das denn jetzt eigentlich sozusagen. Und ich glaube, ja, wenn ich ein Spieleentwickler wäre, es würde auf jeden Fall sehr schwierig sein. Ja, es ist schwer, speziell für den deutschen Markt eben. Ich meine, so wie sich, also als du kurz weg warst, Budi, haben wir eben drüber gequatscht, dementsprechend Siedler ist quasi das deutsche Spiel der 90er gewesen oder die Siedler-Serie, wo du in den 90ern, hat sich natürlich bis heute hier reingetragen, aber im letzten Jahrzehnt war es ja mehr dann, dass wirklich Anno die Hauptserie ist von, ja, die überall, der Buzzer haut wieder rein, die dementsprechend dort aktiv war und ich meine, beide Spiele haben sich durch den deutschen Spielegeschmack geschliffen, die vielen Sequels gekommen sind, aber automatisch hat sich durch die Spiele auch der deutsche Spielegeschmack selber geschliffen. Ne? Das war so eine gegenseitige Befruchtung, klar, sagen wir es mal so. Weil du hast einfach dann gleichzeitig, weil Auslandswirkung, ne? Die Deutschen, das sind diese Strategie. Ja klar, Prozess. Die Deutschen sind auch die Point-and-Click-Adventure mögen und lieben sozusagen. Ja, die, immer noch. Die, und die das Revival wieder Delic gemacht haben. Der Delic startet seit 3 Jahren los und die haben echt gute Projekte am Start. Also deswegen, also ich glaube, Deutschland, was die Spielewahrnehmung angeht, ist immer noch gut. Und es wäre toll, wenn in Anführungsstrichen hier, ganz blöd gesagt, immer noch andere Werte existieren als jetzt nur Explosion wie in Amerika. Blöd gesagt. Auch da gibt es. Nein, es macht keinen Sinn, das zu verallgemeinern. Und deswegen gehen wir wieder zurück zu dem Thema Strategie. Gut, genau. Also, ich wollte nur sagen, wie gesagt, für mich war das ein Wunder, da, zu dem Zeitpunkt tatsächlich zu zweit so ein Spiel zu spielen. Ein Aufbausimulator, Echtzeit sozusagen, Siedler 2. Das hat so viel Spaß gemacht. Das hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. So, das war für mich der erste Kontaktpunkt, wirklich zu zweit sowas zu spielen. Also das war noch lange vor StarCraft. Ich fand es auch fantastisch, dass sie das möglich gemacht haben, ja, überhaupt so über die Option zu geben. Hast du eine zweite Maus angeschlossen? Ja, ihr dürft es, ihr könnt es machen. So, das dafür allein schon haben die von mir Credits gekriegt, dass sie einem die Chance gegeben haben. Was übrigens auch bei Anno auch funktioniert hat, natürlich nicht an einem Rechner, aber dann über ein kleines Netzwerk, und das fand ich auch mal lustig, wir haben es ein paar Mal gemacht, Anno im Multiplayer gespielt, und das war immer das Gleiche. Du hast 10 Stunden gespielt, völlig autark voneinander deine Siedlung aufgebaut, weil die Welt so groß war und jeder dann die Inseln besiedelt hat, und das war auch so ein No-Go, das auf eine Insel zu gehen, wo der andere war. So hast du völlig für dich alleine gespielt, aber trotzdem hast du das Gefühl gehabt, du spielst ein Multiplayer-Spiel, und am Ende, nach 10 Stunden, musst du dann deinen Kumpel nach Hause gehen. Ich glaube, man konnte nicht mal abspeichern. Nee, konnte man nicht. Und dann war eigentlich alles für die Katz, ne? Aber man hat es trotzdem gemacht. Ja, aber man hat es ja auch gemacht, und dann hat man darüber miteinander geredet. Ja, nee, exakt. Ja, der Prozess und nicht der Endprodukt. Ja, so. Genau. Nicht das Endprodukt. Ja. Warum sind wir immer noch nicht bei Command Conquer? Ja, ich will genau endlich jetzt von meinen Mammutschlachten erzählen. Weil Budi so in Siedler aufgegangen ist. Ne? Ja. Das muss ja erstmal alles dementsprechend mal aufspulen. Aber nach den Siedlern. Budi siedelt ja auch einiges an. Nein. Also für mich ist das sehr positiv. Danke dir, Simon. Ja, das erste Siedler 1993. Ich meine, das ist aber negativ. Ich weiß. Dann kommen gleich schon die zwei großen Wuchtbrummen sozusagen im Echtzeitstrategiesektor, wovon ich dachte, dass das vielleicht vorher gewesen ist. Aber Warcraft 1 war 1994, Command & Conquer war 1995 das erste. Warcraft natürlich, ich meine, wir haben ausführlich über StarCraft gesprochen, was schon ein Derivat ist von Warcraft später. Also es kam ja nach Warcraft 2, glaube ich, StarCraft, genau, mit der Erweiterung Brood War. Und speziell, also ein Spiel, was heute noch gespielt, was bei mir im Internetcafé heute noch gespielt wird, Warcraft 3, seit mittlerweile 7-8 Jahren. Ja, klar. Seitdem es dementsprechend draußen ist. Und ich meine, das war die Warcraft Blizzard, natürlich. Ne? Blizzard hatte ja vorher, glaube ich, nicht. Was hatten die gemacht im Strategiesektor? Die hatten ja noch ihre anderen Spiele, ne? Sowas Diablo, wie Diablo 1. War Diablo schon vorher? Also ich glaube, das war ja kein Strategie. Ich würde das nicht als Strategie spielen. Das erste, was sie gemacht haben, war Warcraft, dann kam Diablo, dann kam Warcraft 2, dann kam StarCraft, dann kam StarCraft Brood War, dann haben sie gesagt, es kommt StarCraft Aqua, was niemals rauskam. Ja, oder StarCraft Ghost. StarCraft Ghost, genau, mit den riesigen Schuhen da. Also. Und es gab mal Warcraft Film Adventure. Machen aus StarCraft es gab mal ein Warcraft Point and Click, glaube ich, sogar Adventure, was gab aber auch es, nie verkauft wurde. Ja, Warcraft wurde. Adventures, ja. Mit was ich auch, auf jeden Fall als einer der Protagonistenrolle, das weiß muss ich man auch aber auch echt mal sagen, also Blizzard ist ja schon ziemlich geil, und vor allen Dingen, ist Blizzard? Ja, ja, ist Blizzard. Ja. Also die machen saugeile Spiele, aber die haben auch die Eier, was zurückzuziehen, wenn sie merken, das ist nicht die Qualität, haben, die wir haben. Ja, sie haben es bei Warcraft Adventures gemacht, und sie haben es auch bei StarCraft Ghost, auch wenn das jetzt nicht deren Firma quasi über die lief, aber sie haben es auch da gemacht, ja, aber die, durch Druck. Also das finde ich gut. Ich meine, sie haben ein Portfolio, das ist nahezu fehlerfrei. Deswegen, ganz ehrlich, wir spielen die Spiele immer noch, die sie rausgebracht haben. Jetzt mal ganz tatsächlich fernab von World of Warcraft, was nochmal ein komplett anderes Thema ist. Das ist ein komplett anderer Schnack. Ja. Aber trotzdem, diese Werte, die Blizzard für mich bedeuten sozusagen, ist mir nicht egal, ob StarCraft 2 in 2 Jahren rauskommt. Das will ich gar nicht sagen. Aber trotzdem, ich weiß, dass sie sich so viel Mühe machen, das Spiel für mich zu machen. Versteht ihr das? Da bin ich auch gerne so naiv irgendwie, dass ich daran denke, so, ich will gar nicht meckern, wenn das Spiel rauskommt. Ich freue mich echt wie ein Kind, dass ich das wiederkriegen kann. Ja, ich finde das auch. So, also was mich daran eher stört, ist der Zeitpunkt der Bekanntgabe und der Veröffentlichung von erstem Material. Ja. Weil das weckt dann immer so eine oh, da ist es, ist ganz nah dran, so wie so eine Fata Morgana. Klar, logisch, aber wie gesagt, wenn du das. Wisst ihr, wer das richtig cool gemacht hat? Valve. Als sie damals Half-Life 2, plötzlich ist es da. Ja, stimmt schon. So, ja. Hier ist übrigens, es wird super das Spiel, und es kommt in 3 Monaten. Ja. Super, das heißt, viel Spaß. Sagen, ein bisschen so also die hatten Pech gehabt mit dem Leak damals bei Half-Life 2, eben das quasi die vorfertige Version schon. Was ist ein Leak, Gregor? Ja, da gab es vorher dann so eine. Das habe ich auch nicht gespielt. Ja, also Valve macht das auch sehr clever, ähnlich wie eigentlich Rockstar macht das ja auch auf einem ähnlichen Format, dass sie wirklich kurz vorher ankündigen, dass der Hype vernünftig aufgebaut werden kann. GTA 4 war das Einzige, was ein Delay hatte zuletzt nochmal. Aber einfach, dass du diese Phase erreichst zwischen, was bei StarCraft 2 so gut das Spiel auch werden will, denke ich mal schon fast, es war mir schon zu lange her, mit Mitte 2007, mit der ersten Ankündigung und dem ersten Video, it's fucking time. Ich habe auch wirklich gedacht und ich glaube persönlich auch, die wollten den 10-Jahrestag eigentlich nehmen, haben dann aber gemerkt, wir sind noch nicht bereit, sie haben das erste Material veröffentlicht und dann kam viel Feedback. Nicht nur ausschließlich aus der Community, sondern gerade aus der Presse und gerade aus den Kollegenkreisen sozusagen. Und wie gesagt, da hat Blizzard die Eier und auch einfach die Macht und auch die Kraft zu sagen, nee, machen wir nicht. Ja, womit wir zu einem weiteren Punkt kommen, deswegen reden wir darüber, Verkaufsstrategie, das gibt es ja tatsächlich. Oder auch. Müssen wir über Verkaufsstrategie Nein, ich wollte doch nur sagen, um das Thema auch einfach abzulenken jetzt. Du kannst nicht einfach alle Wörter nehmen, wo Strategie drin vorkommt. Trinkstrategie. Ja. Hast du gestern Abend bewiesen. Sehr gut gemacht, Simon. Ja, eher Nein. eine schlechte. Jetzt hat er sich wieder nüchtern geredet. Wieder zurück zu dem Thema. Nee, Warcraft 1. Warcraft 1 habe ich nach Warcraft 2 gespielt. Also ich habe Warcraft 2 zuerst gespielt und fand das großartig und habe ich mich mehr informiert und habe Warcraft 1 tatsächlich installiert. War dann natürlich nicht mehr so interessant für mich, dass ich das weitergespielt habe. Ich fand es trotzdem schön zu sehen, wie die Weiterentwicklung dann stattgefunden hat, sozusagen. Und Warcraft 2 war da schon, das haben wir auch schon im LAN gespielt und das hat auch echt Spaß gemacht. Das war schon echt genial. Eben, also aus der Sprung, also ich will jetzt gar nicht so viel über Warcraft 2 verlieren sozusagen, man konnte Gold holen, man musste Holz holen, du hattest die verschiedenen Fraktionen, die jeder inzwischen kennt, so, ne? Ja. Natürlich noch nicht so weit ausgeweitet, es gab die Menschen, es gab die Orks sozusagen. Aber aus dem Stand dieses Universum finde ich immer faszinierend, eben was sich bis heute bei WoW dann durchzieht. Aber bitte, mach weiter. Entschuldige, was ich nur sagen wollte, Warcraft 2 hatte zwar schon so ganz grob Anleihen von Story, aber eigentlich auch wirklich überhaupt nicht, sondern das war wirklich das reine Gameplay, was dort im Vordergrund stand, das hat man gemerkt. Ja, Orks gegen Menschen. Ja, gut, mehr, genau. Mehr das natürlich seit, ja. Also Universum, was natürlich von Tolkien irgendwie sich mehr bedient. Geklaut wurde. Ja. Es ja, sind natürlich. Orks und es sind Menschen, aber sie haben, eben, sie haben die Welt ist aus Warcraft, aus dem Teil 1 heraus, ist das Ding gewachsen zu einem eigenen ständigen Universum, was natürlich Tolkien wirst du nicht mehr los in diesem Universum, aber es ist gut gemacht einfach. Ja. Es ist gut kopiert. Und ich glaube, aber was ich noch sagen wollte, ist, dass ich mich erinnere, dass damals, was zum Beispiel Mario und Sonic war, das war damals Command & Conquer und Warcraft. Mhm. Das war wirklich so ein, ja, so ein Entweder-Oder. So, ja, wo, ja. Wo. Das war für die reichen Kids, die einen PC hatten. Nicht für uns arme Warte mal, Schlucker. Hast du nicht in diversen Podcasts und Interviews und so gesagt, dass du irgendwie 500 Euro Mark für irgendein Spiel aus Japan ausgegeben hast? Ja, damals, das war aber schon später. Ja. Aber ganz ehrlich, PCs waren auch echt teuer. Also, mein erster Vergleich war das damals. Ja, stimmt, genau, ich hab's auch schon gesagt. Also, meinen ersten PC hatte ich erst 99, meinen ersten eigenen PC. Ne? Also ich musste meine Eltern über Jahre bearbeiten, dass sie endlich eingesehen haben, dass ein PC vonnöten ist im Haushalt. Ich habe sie ganz früh gekriegt mit dieser, für die Schule. Für die Schule, dieser Quatsch. Ich habe die nochmal schon beim C64 abgezogen. Leider. Ja, das soll, Ian, verschenkt. Das hat doch schon da nicht geklappt. Ian hat genau das halt mit dem C64 gemacht und dann haben die Eltern gesehen, wir sind ruhig, wenn wir vor dem Rechner sitzen, alles klar. Und dann war es tatsächlich so, dass mein Vater ein 486er Geschenk gekriegt hat von einem Arbeitskollegen und der war dann plötzlich zu Hause. Den habe ich dann original nach, ich glaube, einem halben Jahr in Brand gesetzt. Also CDs gebrannt oder wie? Nein, tatsächlich, weil die anderen Kumpels hatten dann schon Rechner, ein paar waren halt 286er, ein paar waren schon die etwas cooleren Varianten, schnelleren Varianten und wir wollten halt, ich habe versucht, mit dem 486er ein Netzwerk aufzubauen. Und ich habe Man das denn dann verbrennen lassen über Netz? Nein, ich habe einfach den aufgemacht und die anderen haben das auch gemacht und so und von wegen Karten reingebaut und so und Netzwerkkarten versucht schon mit 486er, war nicht möglich und so und das war halt einfach so ganz blöd, ey, der Stecker passt da ja auch da rein, was passiert denn dann? Ist es da der Fehler? Wir machen das Ding an und plötzlich riecht es verbrannt und dann hat der Kabelbrand drin. Das war echt scheiße. Aber so dumm bin ich auch immer an die Sachen rangegangen, mit so einer komischen Logik. Oh, naja, meine erste Playstation getötet. Was passiert, wenn ich mit dem Schraubenzieher hinten an diesem Port, wo der so Schummelmodul reinkommt, reintue? Hast du echt probiert? Ja, neue Playstation kaufen. Ja. Fantastisch. Hättest du mich mal anrufen damals. Oder hast du so Software-Sachen gemacht? Ja, vielleicht. Ja. Ich habe manchmal, ich habe einmal eine Playstation, also die hat mich... Ich hatte echt Probleme mit Wut und der Zügelung derselben. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann mal diese Klappe, weil die Playstation, ich hatte ganz viel, ganz derbe verloren und ich habe einfach sie aufgemacht und genüsslich die Klappe abgerissen. Was so dumm ist. In 5 Sekunden später, was habe ich getan? Im Büro als Mahnmal deiner nicht kontrollierbaren Aggression ein völlig zerstörtes Xbox-Pad Ja, mein eigenes, weil ich habe seitdem keins mehr. Also, ich habe ein neues geholt. Ja, was ich sagen will, ist, du bist dir treu geblieben. Ja. Nein, das war wirklich, ich weiß ja, wie dieses Pad kaputt gegangen ist und, die Konsole damals, das waren völlig lächerliche Situationen im Vergleich zu der Nummer. Ja. Da habe ich, hat Simon recht. Da hätte ich auch dich kaputt gemacht, wenn es sein müssen. Wenn du denn Ziel der Attacke gewesen wärst, Nils. Ja. Die große Konkurrenz war natürlich Warcraft und Command & Conquer. Ja. Ich hatte natürlich durch die Schule und später durch die Arbeit bedingt mehr mit Command & Conquer zu tun als mit Warcraft. Jetzt selbst erst durch Warcraft 3 wieder in den Schub reinkommen und Starcraft dementsprechend. Aber Command & Conquer 1 war natürlich, ich habe es ja vorhin schon bei Dune 2 erwähnt, dass dort die Grundfeste geschafft wurden von Westwood, die das dann eben programmiert haben. Und Command & Conquer, das erste schon, war ja quasi ihr Gesellenstück, ne? Das war das alte nochmal auf geil gemacht und sie haben so viel Neues eingeführt, also Kane. Sie haben Kane. Sowas wie... Ja. Das schöne Kate-Interview, was ich gemacht habe. Ja, sie haben charakteristischen... sie haben diese FMV-Geschichte auch mit eingeführt, sodass man eben Filme hat. Also CDs hatten das, gab es ja schon und so, aber so richtig gab es das irgendwie auch nur bei Rebel Assault und Wing Commander. Was ganz anderes. Nein, wann ist Command & Conquer rausgekommen eigentlich? 95 das erste. Okay, alles klar, okay. 95. Was ich da immer sehr interessant fand, war Command Conquer hat, also im Vergleich Warcraft zu Command Conquer zu der Zeit. Wie gesagt, Warcraft hat Anleihen von Geschichte eigentlich eher außen vor gelassen, sondern hat sich komplett nur auf den Gameplay konzentriert. Und auch die Leute, die Warcraft 1 kreiert haben, die Blizzard-Leute sozusagen, die werden ja auch Dune gespielt haben. Versteht ihr? Weil das Interface und das klar, Gameplay allgemein. Ja, klar, die haben das gesehen. Das ist ganz cool. Klauen wir noch was bei Tolkien, dann haben wir ein Setting. Fertig. Damals hat man sich ja auch nicht so Gedanken gemacht. Da war ja keine Strategie dahinter. Vom Prinzip her ja. Aber Verkaufsstrategie, sag ich mal. Aber die Geschwindigkeit des Spielens an sich war bei Warcraft 1 schon komplett, also für mich nicht komplett anders, aber schon, man hat erkannt, dass die in sich eine andere Richtung entwickelt haben. Weil Command & Conquer, ist heutzutage immer noch so, hat für mich ein komplett anderes Gameplay als die Blizzard-Serie. Hat es einfach. Die haben eine andere Ausrichtung sozusagen. Bei Command & Conquer ist alles eher faktischer. Bei Warcraft geht es um die einzelnen Personen, die du halt auch klickst. Weißt du, die haben andere Bewegungen und andere Bewegungen, die brennen anders, wenn du so möchtest. Ich kann es nicht genau in Worte packen. Naja, also Warcraft ist vor allen Dingen mehr Close-Up. Das ist einfach rangezoomter als Command Conquer. Warcraft ist eher auf die Units. Warcraft, also generell Blizzard, ist eher auf Units kreiert. Also wesentlich also mehr Micro als Makro-Management. So kann man es vielleicht am sinnvollsten erklären. Ja, also ich bin immer noch Command Conquer-Fan, kein Warcraft-Fan. So. Ich war immer Command Conquer, Warcraft fand ich immer doof. Command Conquer hat bei mir stark an Reiz verloren, um auch mal wieder die Strategiebahn zu lenken, als ich irgendwann mir bewusst wurde, dass man mit einem Tank Rush jedes Spiel gewinnt. Das hat mich dann schon wieder so rausgerissen, weil man denkt so, ey, ich baue so da die Armee zusammen und so. Und dann der Witz war einfach, du musstest von der ersten, es gab ja auch dann die Mammutpanzer bei Red Alert jetzt, ne? Es gab ja die Mammutpanzer und dann gab es die Panzer davor, zwei verschiedene Entwicklungsstufen, und du musstest einfach nur pumpen. Von dem ersten Panzertyp einfach nur pumpen, bis dein Einheitenlimit erreicht war und dann in die Basis reinfahren. Und du konntest dann ja auch so geil, ich baue hier einen Turm und so, wow und so. Einfach hinter die Türme fahren, in die Base rein, scheiß auf die Türme, macht alles platt. also es wurde dann irgendwann wirklich reduziert auf sowas. Ja? Und das hat so alles andere so eingerissen. Ja, das stimmt schon. Wir haben ja auch, jeder von uns hat ja dann auch, wir haben ja nicht Angriffspakte und so, hat ja jeder gemacht so. Und ja, stimmt. Dann hat er sich immer gestritten, ey, dein Sammler ist hier auf meinem Feld, nimm den jetzt weg. Nimm den okay, ich greife deinen Sammler jetzt. So, da hast du es. Okay, und weißt du, so hat sich dann doch immer wieder irgendwie das ist echt traurig. Innerhalb der Laden, irgendjemand schreit dich aus der Ecke an und du lachst nur genüsslich, weil du den gerade komplett weggehauen hast. Ja, ich weiß noch, Freunde von mir, die sind Brüder, sind auch Zwillingsbrüder und hatten bei sich daheim so ein permanentes LAN. Also so ein permanentes LAN, was habe ich damals beneidet? Unglaublich, die hatten quasi immer ein LAN, die mussten nicht jemanden noch anrufen oder so. Und die haben auch immer gezockt und irgendwann, ich weiß nicht, ich bin bei einem im Zimmer und die haben auch CNC gespielt und du hast nichts irgendwie vernommen an Streitigkeiten, aber plötzlich kam der andere rein und watscht deinem Bruder sowas von eine und geht wieder raus. Und die haben wohl offenbar gerade zusammen gespielt und der muss irgendwas gemacht haben, aber es war wirklich so ein BAM! Ich glaube, in deinem Freundeskreis war Aggression. Nein, die beiden, also so viel zum Thema Aggression, ja, so bei Echtzeitstrategie ist sehr ausgeprägt. Ja, hatte ich nichts mit zu tun, aber war sehr lustig. Das ist der Effekt, den es dementsprechend kam. Command & Conquer fand ich zusätzlich, also abgesehen von der spielerischen Komponente alleine, einfach, du meintest ja schon Warcraft, Am Anfang natürlich Warcraft noch eher reduziert, was Story und so weiter angeht. Command & Conquer hat das natürlich sofort umarmt, was hier ja, Story mit richtigen Schauspielern, also und speziell Kane Yuri, der später noch dazu kam, oder alleine an Einheiten, die dann auch wirklich, klar. Das sind sowas wie Tanya, die dann in Red Alert. Allein Red Alert 1, also Einstein, der in der Zeit zurückreist und Hitler umbringt, das ist super. Alles so geil. Red Alert, wie es in Red Alert 3 auch noch weiter auf, also das wird ja dann wieder, dieser dummen Idee aber, weiter aber, aufbauen. Also einfach. Ganz ehrlich, cool. Die Command & Conquer Serie ist großartig und das ist ja auch immer noch das Erfolgsgeheimnis sozusagen. Und die haben in ihrer Vergangenheit dann gelernt. Immer mehr. Ja klar, keine auch wenn Frage. Es Red Alert 3 deswegen, gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ist mal wieder ein gutes Command & Conquer. Ich würde gerne noch ich versuche das jetzt nochmal mit einem anderen Beispiel zu machen, was für mich den Unterschied zwischen den beiden Serien ausmacht und warum ich auch eher auf die Blizzard-Titel stehe. Wenn man einen Angriff gemacht hat, wenn man, um auch auf Nils Beispiel mit den Tanks, mit den Pumpen aufzugehen, wenn ich bei Warcraft oder bei Starcraft, egal ob 1, 2, eine Einheit verloren habe, dann tat mir das richtig weh. Wenn ich bei, aber ne, das ist halt einfach so. Die Kämpfe, wenn man einmal in der Basis war, ist es eigentlich so gut wie schon vorbei. Bei Command & Conquer ist es aber egal, wenn eine Einheit kaputt geht, weil du kannst eh immer nachproduzieren. Die haben einfach eine andere Gewichtsverlagerung. Das kannst du auch in Warcraft und in Starcraft. Ja klar, aber nee, ich sag, das ist meine Spielerfahrung, meine persönliche Spielerfahrung zwischen diesen beiden Spielen. Wir haben beide auch gespielt. Ach, du warst also zu doof, um dann nachzuproduzieren. Du hast also nur mit deiner Anfangseinheit gekämpft. Auch schon wieder verloren, verdammt. Oh. Ja, Entschuldigung, also ich antworte nur. Ja. Spiegel. Ja. Aber verglichen, also Warcraft als Strategieserie, natürlich abgesehen von dem Spin-off World of Warcraft, 3 Teile, Command & Conquer gefühlte 300 Teile ungefähr. Das ist, glaube ich, eher der Ding so. Also man kann es eher würdigen, man kann Warcraft eher würdigen und Starcraft, weil es eben nicht kaputt geht. Ich finde vor allem, dass sie sich weiterentwickelt, dass sich Warcraft in 3 Teilen stärker und besser weiterentwickelt hat als Command & Conquer mit all seinen Ablegern. Gipfelte, dass die tatsächlich auch den Mut hatten zu sagen, ey, in Warcraft 3 bauen wir ein Heldensystem ein. Was halt das Genre nochmal wirklich komplett auf ein neues Level gebracht hat, dass man eben das mit Rollenspielelementen kombiniert hat und diese Helden hat. Auch das ist aber nicht, also das war in dem Umfang natürlich revolutionär, aber Kommandos, das Spiel Kommandos. Ja, das war nicht revolutionär, das will ich gerade sagen. Okay. Command Conquer 1 hatte schon. Im Spionier? Warcraft 1, die Helden gab es in 3. Ja. Genau. Und schon Command Conquer 1 hatte im Grunde Helden. Nur haben die nicht ausgebaut. Die haben den Fehler gemacht, es nicht so zu machen. Die hatten. Du meinst diese Tanya-Einheiten? Ich weiß nicht genau, wie die in 1 hieß. Da gab es doch auch. Ja, ich weiß es nicht mehr. Hieß ja auch Tanya. Nee, ja, aber da gab es auch so einen Sniper-Super-Soldaten, so ein bisschen. Ja, aber die haben die Idee nicht weiter. Genau, das meine ich. Gebracht. Deswegen, die haben keine Level gehabt. Das war dieses Rollenspiel-Element. Ich gebe dir auch recht. Ich meine, die haben letztendlich. Westwood hat es falsch gemacht, Blizzard richtig, so kann man es, glaube ich, sagen. Ja. Die einen haben sich kaputt geredet, so, dass wobei, es einfach nicht mehr interessiert, wobei, und die anderen machen halt CNC, so wenig, dass... Entschuldigung. Ja, nee. Command & Conquer Generals, da geht es ja eigentlich, da haben sie das ja versucht, auf eine andere Art und Weise, und ich fand sie auch gar nicht so schlecht. Generals hat mir wieder Spaß gemacht, weil da bist du, bevor du in das Match reingehst... Generell heißt es, in Deutschland Generals ist, glaube ich, sogar indiziert, ne? Also die, wenn man... Oh, ja, wir meinen natürlich Generäle. Wir meinen die deutsche Version Generäle. Ja, wo die Englisch drauf, yes, no problem. Ich meine, das war eben auch, ich meine, das würde heutzutage wohl nicht mehr so extrem gemacht werden, während in den internationalen Fassungen hast du natürlich die kleinen Männchen gehabt, die in kleinen roten Blutlachen zerplatzt sind. Hier waren es eben Roboter, die bei Command & Conquer auseinandergegangen sind. Also es gab, wenn du über einen drüber gefahren bist, immer diese schönen Dosensound, wenn du über einen Menschen gefahren bist, über einen Roboter gefahren bist. Über einen Roboter. Bei Generäle. Ja, aber... Ich meinte jetzt speziell allgemein, wo du nochmal auf Generäle zu sprechen kommst. Hier, das war so geil, wenn einer mit seinem Ingenieur gefühlt, auf dem Weg zu deiner Basis und dann, weißt du, hast du das genommen, was gerade zur Hand war, ein Sammler, und hast ihn dann verfolgt, weißt du, und hast ihn gewartet auf das... Nein. Da gibst du noch Pfand drauf oder sowas wahrscheinlich. Weil du hast ja immer versucht, so einen Ingenieur irgendwie beim Gegner durchzubringen. Und wenn er dich dann gesehen hat, dann hast du halt super lustig. Das war super. Speziell, was ich meine, Generäle, das kam ja irgendwann 2003, 2004? Nee, ein bisschen früher, glaube ich, so etwa. Ja. Aber Command & Conquer war ja gefühlt schon leicht auf dem absteigenden Ast. Das war Alarmstufe Rot und Alarmstufe Rot 2 und sowas. Aber Tiberian Sun zum Beispiel, was viele für Command & Conquer 3 gehalten haben, hat ja sehr viele enttäuscht. Und ja, das war echt enttäuschend, leider. Damals auch nicht. Also so sehr enttäuscht, dass sie später revidiert haben und andere Spiel Command & Conquer 3 genannt haben einfach. Ja, das stimmt, ja. Und Generäle war erstmal wieder eins, was so wieder diesen alten Glanz, bevor die dann auch wieder richtig einsteigen. Genau, und ich brauche aber keine 3D-Welt Also als Beispiel brauche ich im Grunde nicht. Ja, aber es hat gut funktioniert mit dem Ding, fand ich. Ich erkläre ganz kurz, warum ich Generäle gut fand tatsächlich, weil du hast im Vorfeld, ähnlich wie es auch jetzt bei Halo Wars ist, du konntest halt im Vorfeld deinen Hero auswählen, ähnlich aus wie es bei Warcraft 3 ist sozusagen. Du hast im Vorfeld entscheiden können, mit welchem General du jetzt spielen möchtest und konntest du konntest selber noch aussuchen, welche Spezialfähigkeiten er haben soll. Du konntest halt verschiedene Sachen kombinieren. Ja, aber du konntest ihn nicht steuern, er ist nicht repräsentiert worden auf dem Schlachtfeld. Nö, aber alle Einheiten wurden dadurch eben sozusagen, du hattest mal eine Einheit mehr. Ja gut, das ist einfach nur ein Preset, was in Grafik gepackt wurde. Wie in Civilization. Ja, aber ich sag doch gerade, mir und auch den Kumpels, mit denen ich es gespielt habe, uns hat das dann wiederum Spaß gemacht, als auch, es gab dann ja auch viele Add-ons und viele Mods tatsächlich dazu. Das heißt, du konntest das nochmal selber editieren und checken und so weiter und so fort. Und dadurch gab es dann wieder neue Strategien, die du fahren konntest. Und dadurch haben sich die Matches halt auch sozusagen unterschieden. Und haben wir dann auch viel online gegen andere Leute gespielt und wir haben uns gegenseitig ergänzt. Wir haben bewusst Generäle ausgewählt im Vorfeld, um gemeinsam stärker agieren zu können. Und das war schon cool. Also wie gesagt, das Prinzip von Generäle war dann überhaupt nicht mehr neu und so weiter und so fort. Es hat nur die Serie für mich wieder interessanter gemacht. Also genau das, was du eigentlich gesagt hast. Also das im Effekt, wo du dann es ist ja quasi schon die Trennung gewesen zwischen Alarmstufe Rot und normalen Command & Conquer, was ja gekommen ist. Und jetzt warten wir ja auf Command & Conquer 4, ist glaube ich das richtige Command & Conquer, was kommen wird. Wo es zum ersten Mal keine Basen mehr geben soll, wenn ich mich jetzt nicht total täusche. Ich hoffe mal, wenn ich es zeitlich hinbekomme, auf der GC oder auf der Gamescom besser gesagt, habe ich noch ein Interview eben mit Kane gemacht. Ein komplettes, ich glaube, Nonsens-Interview, aber da waren auch ein paar interessante Facts mit dabei, wenn ich dazu komme, den mit dem Cast zusammen Gregor's online zu stellen. Old-fashioned Bicycle Show. Ich habe mich geärgert im Nachhinein, dass ich den Bart nicht aufgelassen habe. Weil das wäre gut gewesen. Es war mein bestes Interview dort, nur Schwachsinn geredet. Aber dementsprechend sind ein paar interessante Infos auch über C4 drin, was er dann dort erzählt hat, der liebe Kane oder Joe Kuchin, glaube ich, ist ja eigentlich immer noch einer der Entwickler. Er war ja am Anfang Entwicklungsteam mit drin. So. Am Anfang war es, weil wir sind dann irgendwann so sehr in den Schwachsinn abgeglitten, dass er davon erzählt hat, wie er die Idee für den Fluxkompensator hatte, als er vom Klodeckel gerutscht ist und sich dabei eine Heroinnadel in den Nacken gespritzt hat. Also du siehst, was der Informationsgehalt des Interviews dann. Und ihr seht, weshalb ihr dieses Interview noch nie gesehen habt. Noch nie. Und ihr fragt euch, warum Gregor hier sitzen darf. Nee, aber dass die im Endeffekt bei EA, effektiv ist es ja EA mittlerweile, mitbekommen haben, dass sie einerseits C&C vielleicht nochmal auf diese leicht ernsthaftere Schiene dann wieder zurückbekommen mit Command & Conquer 4 und die bei Red Alert komplett vom Leder lassen können, weil das ist ja wirklich die Comedy-Serie eigentlich, ne? Ja, das stimmt schon. Wo dann David Hasselhoff ist am Ende von Red Alert 3 der fucking Präsident. Das alleine sagt absolute alles. Hammer. Das sagt alles. Ich habe so gelacht und es lohnt sich. Es lohnt sich allein, man denkt, wenig Spiele lohnen sich bis zum Ende durchzuspielen. Aber allein dafür kann man sich das Spiel kaufen und durchspielen. Red Alert 3, großes Ding. Ist auf jeden Fall eine wiedererstarkte Serie innerhalb der letzten 5-6 Jahre, die auch mittlerweile, also auch wirklich spielerisch und verkaufstechnisch eben wieder relativ weit oben ist, was das angeht. Übrigens, das auch nochmal, finde ich, so ein gescheiterter Seitenpfad der Echtzeitstrategie-Evolution. Der Versuch, was nämlich Command & Conquer ja zuerst gemacht hat, Film und Spiel zu verknüpfen. Das ist also so eine Initiative des Echtzeit-Genres. Aber Command & Conquer hat den Anfang gemacht, immer mit diesen filmischen Zwischensequenzen. Und irgendwann haben die gemerkt, okay, das ist so trashig, das ist schon wieder so ein Signature-Move unserer Serie. Genau. Haben das ausgebaut. Und dann gab es irgendwann nochmal so ein Strategiespiel, was im Prinzip auch ein Abklatsch war von Command & Conquer. Ich habe den Namen vergessen. Irgendwas auch mit War. Wo die Hälfte des Spiels Filmmaterial war. Wo die wirklich vom Aufwand her fast schon Spielfilmniveau hatten und unglaublich viel Material gedreht haben. Para-World mit Uke? Das war Motion Capturing. Das Setting war schon realistisch. Das war halt irgendeine Stadt. Also es war jetzt nicht so fantasy-mäßig, sondern es war schon irgendwas mit War auch. Also ich meine, das ist das, was viele Leute wahrscheinlich damals mitgenommen haben. Natürlich Command & Conquer 1 fiel direkt in die Zeit, die inspiriert war von Wing Commander 3, dass wir jetzt alle gefilmte Cutscenes machen müssen. Das war ja das Resultat. Und es war ja damals auch die Zeit, so CDs gerade irgendwie etabliert und fragt, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Platz? Wir haben das den Leuten jetzt verkauft, jetzt müssen wir irgendwas machen. Genau, und wenn die Konzepte dann abgeschaut werden, dann hast du eben viele, die entweder gefilmt sind oder auf jeden Fall viele Story-Render-Cutscenes. Also wir hatten ja noch mal kurz, also Z dementsprechend, was ja auch kurze Zeit danach kam. Budi hat es ausgegraben in der Sendung mit selbstgebauten Roboter-Pub-Kostümen. Stimmt, ja, über Z haben wir noch gar nicht geredet. Würde ich, darf ich? Ein bisschen was über Z, nur ganz kurz. War eines meiner ersten Spiele und hatte auch sehr, für mich, sehr lustige Zwischensequenzen eben mit den Robotern. Alles in das war, Cutscenes. Genau, natürlich gerendert, Cutscenes. Aber auch ein Effekt eben, dass aber das Story war schon eher, also es ist das, ja, es ist schon Strategie, aber also so richtig ist es. Doch, also es pass auf, nee. Taktik-Strategie. Also weil es gibt nee, ja also, lass, viele Sektoren und dann ja, ist halt also, einfach und jetzt, geschickt. Genau, um auch jetzt mal ein aktuelles Beispiel zu bringen. Z funktioniert nach dem gleichen Echtzeit-Strategie-Spielprinzip wie an Dawn of War 2. Nämlich du kommst ohne Basenbau aus und schickst deine Einheiten, die du hast, zu verschiedenen Sektoren, musst diese einnehmen und musst schneller sein als dein Gegner, um durch die neuen Sektoren neue Einheiten zu kriegen. Ja, und das war gibt Leute, also, Fahrzeuge, es gibt eigentlich alles. Richtig. Und Z war natürlich unglaublich simpel gehalten, aber mein Gott, das Ding kam 96 raus irgendwie. Was jetzt nicht unbedingt spät war, aber früh war, meine ich, aber war für mich ein super Spielprinzip. Das Ding war auch ultra schwer, das muss man auch dazu sagen. Das Spiel war richtig schwierig und weil es eben so hektisch war. Aber ich habe das sehr genossen, weil auch du da verschiedene strategische Möglichkeiten hast, aber Taktik ist da weniger sozusagen, weniger im Vordergrund als in Anführungsstrichen deine Reaktion oder deine Reaktionsfähigkeit, weil dann bist du gerade irgendwie im Osten am Kämpfen und dann wirst du im Westen angegriffen, dann musst du halt entscheiden, okay, wo geht's jetzt hin? Du hast in dem Sinne kein Makromanagement. Das war reines Micromanagement, um zu gucken, wie schickst du deine Leute über die Map und wie von wo können sie angreifen. Und ein großer Unterschied sozusagen zu Makromanagement Command & Conquer nochmal so zu dem Zeitpunkt. Was einfach sich dann nochmal abgespalten hat, die verschiedenen Elemente, die du bei Dune oder bei Command & Conquer und so weiter hattest, haben sich dann nochmal spezialisiert. Und es gibt auch das Gegenbeispiel dazu, zum Beispiel Stronghold, was im Prinzip das System aufgreift. Ich habe voll Bock auf Basenbau. Ich möchte mir eine richtig geile Basis bauen. Und dann, was quasi das Spiel gewordene Nicht-Angriffspakt ist, und dann schicke ich meine Einheiten los und ich gucke mal, was meine Basis, die ich konzeptioniert habe, aushält an Attacke. Ja, das fand ich dann auch ganz interessant. Das ist auch eine Sache, die fast alle Strategiespiele nicht hinkriegen, eine ordentliche Verteidigung so bauen zu können, dass man sagt, ich möchte, dass hier eine Mauer ist. Aber Stronghold ist um die ganze Basis. Das geht, also Stronghold natürlich, da war das ja Spielprinzip. Empire Earth ging es auch. Es geht ja auch bei Command Conquer 1 ging es ja auch schon. Nur das hat keiner das gemacht. Scheißkopf. Das ist aufwendig, dabei geht das so einfach. Das will ich gerade sagen. Es geht eigentlich so einfach wie Supreme Commander. Da gibst du Bauaufträge, weißt du? Du sagst, okay, du ziehst eine Linie wie mit Malprogramm um deine Basis und sagst, ich will, dass hier überall eine Mauer gebaut wird. Und dann wird die halt gebaut. Also du musst die nur nicht kannst bei Empire Earth nicht auch, manuell hast du quasi, machen. Das hast du auch bei Warcraft, hast du so Pfeiler gesetzt und zwischen denen konntest du gerade Linien ziehen. Bei StarCraft quasi. Nein. Hotkeys, klar. Ging das? Wie Hotkeys. Ja, du konntest nach einem aktuellen Patch sozusagen, ich weiß nicht, ob der Patch jetzt 2 Jahre alt ist oder 3 Jahre alt, weiß ich nicht, aber du konntest dann sozusagen, ähnlich wie es bei Warcraft war sozusagen, mit ich weiß nicht mehr genau welche, das auch gerade so weit bin. Also ich offiziell gepatcht oder offiziell irgendwas? Offiziell gepatcht, konntest du halt gedrückt halten und konntest dann WBF sozusagen dann auch sagen, okay, baue dahin und dann dahin und dann dahin. Das ging, bei Warcraft 3 ging es auch. Du konntest gar keine Mauern bauen bei StarCraft. Naja, okay, je nachdem. Terraner können Versorgungsdepots bauen, das sind wie Mauern. Oder du kannst Versorgungstürme bauen. Ja, gut, also, aber das ist ja schon wieder eher klassische Stadtmauer. Eine fucking Stadtmauer, wo keiner vorbeikommt, durchkommt, all das. Okay, ja gut. Ja. Und heißes Öl von oben. Ja. Lebt im Mittelalter, nicht lass uns mal, also ich würde sagen, ich habe hier auch noch etliche Echtzeitstrategietitel stehen. Ich nenne sie Raum werfen. Nur so, da kam ja eine unglaubliche Menge an Echtzeitstrategiespielen zu so einer gewissen Zeit. Mhm. Und ihr kennt die bestimmt alle auch so, aber vielleicht fällt euch noch eine ein, KKND. Crush, Kill and Destroy. Kenne ich nicht. Kennst du nicht? Auf der PS1 im Split, glaube ich. Oder das im, ist sogar eins der besseren gewesen, aber es gibt so viele davon. Mir fallen die gerade alle nicht ein, aber ich hatte sie fast alle. Die waren sehr Total Annihilation nicht auch ein Total Annihilation, genau. Ja, da wollte ich jetzt drauf gleich hin. Also ich habe innerhalb der Jahre sind natürlich fast jedes Jahr irgendein herausragendes, fast schon Echtzeitstrategiespiel erschienen. Also speziell, als ich mir die letzten Jahre nochmal angeguckt habe, ab 2007 gab es jedes Mal ein echtes Strategiespiel, wenn wir soweit sind. Ich werfe die mal kurz im Raum und dann können wir dementsprechend mal schauen, ob wir drüber quatschen wollen oder nicht. Total Annihilation, hast du ja gerade schon angesprochen, dementsprechend. Das hatte zum ersten Mal, hat genau die Fehler von den anderen Spielen zu korrigieren versucht. Es galt lange Zeit als eines das Beste. Ja. Ja, man konnte alles vorplanen. Man konnte den, also die Sammler waren nicht so dumm, man konnte ihnen Wege geben, die sie fahren und so Geschichten. Patrouillen konnte man machen. War aber ein unfassbar krasser Hardwarefresser. Aber, weil es auch eigentlich... War es auch zu kompliziert so. Also du konntest ja das Limit, das Einheitenlimit war, Total Alienation war das erste Spiel, was ein Einheitenlimit echt mal exorbitant ausgelegt hatte. Und ganz kurz, und damit würde ich das Thema beenden, das war ein cooles Spielprinzip. Supreme Command hat das Spielprinzip aufgenommen. Es war alles größer. Sind, glaube ich, auch dieselben Leute sogar. Ja, ja, es war der inoffizielle Nachfolger, glaube ich. Genau, und aber die Modding-Szene... Hat auch einen unglaublichen Hardware-Hunger, das Neue. Modding-Szene dahinter war, ich weiß, ich will jetzt nicht sagen ist noch, aber ich sehe immer wieder ab und zu ein paar Mods, letztendlich sind Texturen und Parameter, die ausgetauscht werden. Ey, da hattest du damals als, keine Ahnung, lass uns vergleich sagen, 2 Zentimeter breite Einheit oder sowas, was schon groß war. Du hast unglaubliche, aus der Modder-Szene, plötzlich Raumschiffe, Schiffe, U-Boote, das war der Hammer. Die Modder waren richtig aktiv und die haben eigene Parameter dafür erfunden, haben eigene Packs rausgegeben, das war super geil. Und das war für mich auch besonders an Total Annihilation, dass sie das halt zugänglich gemacht haben. Also, dass die Möglichkeiten da waren und die haben halt das SDK rausgehauen etc. Also, war geil. Was im Übrigen auch Warcraft 3 am Leben hält, ist nämlich genau das. Footman Frenzy. Ja. Also unglaublich viele Mods, die ein ganz neues Spielprinzip machen, wo man sagen muss, Blizzard hat es erkannt, das hält ein Spiel auch am Leben. Okay, das hat Valve auch erkannt. Also die Modding, ganz blöd, ganz schwacher. Wobei, für StarCraft gibt es das gar nicht. StarCraft, also, klar, natürlich. Den World Editor und alles gibt's doch. Klar, logisch. Ja, klar gibt's das. Ich meinte nur, es gibt keine wirklichen. Also, es ist nichts Populäres, oder? Was, da wird StarCraft gespielt. Es werden bestimmte andere Skins oder Packs oder irgendwas. Es gibt schon doch. Es gibt unglaublich viel. Du hast so viele Kohle oder keine Ahnung, du hast ganz viele Maps, die halt das Spielprinzip werden. Du hast sowas wie Footman Frenzy. Klar. Und ich hab Tower Defense in StarCraft nur, also irgendwann habe ich nur das gespielt, weil, wie gesagt, ich hatte keine Schnitte mehr, gegen andere Leute zu spielen. Aber wie gesagt, lass uns nicht über SDKs reden, das ist, glaube ich, nochmal ein komplett anderes Thema. Ich habe früher mit Freunden Duke Nukem 3D Level gebaut und Videos erstellt. Ein anderes Thema. Das ist ein komplett anderes Thema. Ja. Total Annihilation natürlich später fortgesetzt in Supreme Commander. Ich glaube, Supreme Commander 2 ist schon gekommen oder kommt es noch? Er ist angekündigt. Wird von Square Enix jetzt vertrieben mittlerweile, weil die Eidos gekauft haben. Supreme Commander übrigens auch ein Spiel, was für die Konsolen gekommen ist und wo man auch ganz klar sehen kann, dass Konsolen auf dem Strategiesektor mit PC nicht so wirklich in derselben Liga spielen. Ja, ist auch das einzige Spiel und MMORPGs, wo ich sage, die mittlerweile nicht mehr, wo ich sage, das gehört auf einen PC. Und weißt du, es ist Strategie, das ist so das Ding, wo ich sage, das und Simulation, die gehören auf dem PC, weil das muss leistungsstark sein, du brauchst die Tasten und so, wir haben drüber geredet. Genau, schon, wenn du schon was simulierst, dann simulier es auch mit den Eingaben, sagen wir es mal so, in der Form, die müssen ja dementsprechend stimmen. Über Age of Empires hast du ja schon kurz gequatscht, Nils, und kam ja noch Age of Empires 2, Age of Mythology, dementsprechend auch das typische Texturen-Upgrade. Ja, ohne Scheiß. Wie können wir noch mehr Geld machen? War doch EA sogar, die oder? Die leider es versäumt hat, sich weiterzuentwickeln, sondern sich ausgeruht hat auf den Lorbeeren seiner Zeit. Was schade ist, weil das nämlich wirklich Echtzeit ist mit Technologiebaum, was ich damals sehr cool fand und zu richtig epischen Spielen geführt hat. Nicht wie bei Command & Conquer, was ja relativ kurzweilig war, sondern da konntest du wirklich lange spielen. Das fand ich an dem Spiel mal sehr cool. Ja, es wurde ja, wenn ich mich nicht irre, von Microsoft vertrieben, glaube ich, die Age of Empires Serie. Und da gab es ja vor einiger Zeit, das Team wurde ja aufgelöst von Microsoft, während die noch an dem neuen Teil entwickelt haben. Aber dementsprechend glaube ich, dass wir da vom originalen Team da leider nichts mehr in der Form sehen werden. Das war bei Halo Wars beim Team auch haben sie auch dann komplett danach aufgelöst, StarCraft haben wir geredet, haben wir sehr ausführlich geredet dementsprechend. Das war dann eben 98 dran und hält sich heute noch mit, ich glaube, Brood War, die Erweiterung war ein Jahr später dran, die dann nochmal zusätzliche Sachen reingebracht hat. Und wie gesagt, ein anderes Spiel, ich habe es nicht gespielt, aber es war bei mir im Internetcafé relativ beliebt, 2002 Cossacks, die Kosaken. Überhaupt nichts überhaupt gehört. Doch. Es ist eines der erfolgreichsten PC-Spiele, also PC-Strategiespiele. Es hat sich, glaube ich, 4 bis 5 Millionen Mal verkauft. In Hamburg? Weltweit. Ne? Aber in Hamburg wäre schon was Besonderes. Aber dementsprechend, ich kenne es auch nur vom Sehen her, eben, dass du dort... Ja? Nee. Also, wie gesagt, mein Fall war es nicht unbedingt, aber ich wollte es nochmal mit reintun, weil es ist eben erfolgreich. Ich denke, es haben auch dementsprechend viele Strategiefans gespielt. Das erste Dawn of War war 2004. Ich meine, also jetzt nochmal Teil 2 letztes Jahr gekommen. Dawn of War habe ich selber auch nicht gespielt. Ich habe beide Spiele gespielt. Entschuldigung, weil wir sind schon klar, wir haben jetzt auch 3 Stunden bald durch, glaube ich, irgendwie. Nur ja. Ein Satz zu Kommandos, weil es nochmal einen anderen Spielansatz von Strategie hatte, fand ich. Kommandos. Mit dem Spionier, meinst du? Mit dem Spionier, genau. Kommandos, ja. Hattest du eine klare Geschichte vorgegeben, hattest ein klares Gameplay sozusagen. Und musstest halt einfach sozusagen behind enemy lines sozusagen die Gegner ja, ausschalten, beziehungsweise ja, Objectives halt klären. Das war halt immer sehr. Ich fand's immer, weiß nicht. Also mich hat das total gekickt, auch außerdem, dass du halt, das konntest du halt auch sozusagen Koop im LAN spielen. So. Das heißt, ein Kumpel hat ja, okay, 2 Koop, Typen genommen, ja. ich hab nochmal die anderen 2 genommen. Und das war echt geil, weil das war auch ein Mix aus Echtzeit. Das hat so lang gedauert. Ich meine, das war auch schweineschwer. Du konnte nur das Boot benutzen und du musstest dir immer. Ja, deswegen, aber das musst du in deine Strategie mit einplanen. Wer geht zuerst? Wen schickst du zuerst? Wie, das meine ich damit. Und das fand ich würde ganz einfach nicht Leute schicken von. Ich würde nicht 4 Leute schicken, wenn 3 von denen nicht wissen, wie ein Boot funktioniert. Würde ich sagen, ja. Ja, verstehe ich. Egal. Nein, du hast recht, sagen, es sollte ja so sein. Aber es erinnert mich Kommandos ist wie ein Rätselspiel. Ja, genau. Ich kann sagen, es ist weniger Strategie, weil es gab eher so ein paar Wege, wie du es lösen kannst und das war es dann auch. So genau, das stimmt schon. Das hat auch sehr viel mit Rätsel zu tun, weil du halt entsprechend durch die Charaktere und ihre Eigenschaften auch Wege vorgezeichnet bekommen hast. Die musstest du erstmal nur finden und das war extrem schwierig. Aber das ist für mich dann halt auch ein Strategiespiel, weil du hast in dem Sinne nur bei manchen bei manchen Missionen einen zeitlichen Druck, aber es war echt toll. Das hat echt Spaß gemacht. Hat sich auch gut verkauft und viele Leute finden das ja auch super. Ja. Aber ich finde, es krankt einfach an dem, was alle Schleichspiele als Problem haben, dass es so ein bisschen langweilig ist, weil du natürlich keine direkte Konfrontation hast oder es gar nicht drauf anlegst, sondern immer so von hinten, immer mit dem Sniper oder eben, weißt du so, es ist halt kein, also kann man ja jetzt, ich sehe es halt negativ, aber das kann man auch anders sehen. Ja, klar, ich sehe es halt positiv. Alle Schleichspiele sind so ein bisschen. Also ich habe Kommandos tatsächlich eher gespielt wie ein Jack the Lions, nur halt ohne die Werte. So blöd gesagt. Also ich fand das schon geil sozusagen, die richtig zu positionieren außerhalb der Sichtweiten und so. Es hat halt eine Echtzeitstrategie-Komponente dabei, die fand ich sehr clever umgesetzt wurde. Okay. Oh ja, oh ja. Es war so komplett alt, die ganze Stil, Welt gerendert ja. So, gell? Einmal gerendert und schön hingepackt. War gut. Ja. Kurz was zu Dawn of War. Warte, nein, was anderes noch. Hier, Kommando, deutsche Version, wie fürchterlich schlecht die geschnitten war. Oder was? Nee, das war doch so, die durftest ja keine Menschen umbringen, sondern da ist dann ein Sack draus geworden aus so einem Kerl. Kennt ihr das nie? Die deutsche Version nicht? Na gut. Jetzt gucke ich mir Booty an. Ja, ich sehe schon. Die Englische ist indiziert, ja. Wir reden ja auch nicht über die natürlich die ganze Zeit, fand ich deswegen weiß Booty natürlich auch ganz genau, wovon ich rede. Die Säcke waren so herrlich. Also wie dumm das ist, so, dass du halt, weißt du, irgendwie jemand abmurkst und dann wird da ein Sack draus. Und das ganze Prinzip, es konntest ja, glaube ich, im zweiten Teil dann auch die Leute wegtragen und so. Und das hat dann alles nicht mehr geklappt. Eine ungefähr genauso schlecht ins Deutsche übersetzt wie Resident Evil Nemesis, wo die Gegner wegblinken. Ungefähr so schlecht war das. Bei Haar vielleicht knien sich die Leute hin. Ding. Ja, aber weißt du, diese Dosen bei Command Conquer, das macht ja wenigstens noch dieses Dosengeräusch, das ist ja noch irgendwie lustig. Ja, da kannst ja, okay, das ist schöner, als wenn ich einen Todesschrei da hätte, finde ich das irgendwie lustiger. Da wird ein Sack draus. Okay, sollen wir weitermachen? Ja. For the record, Dungeon Keeper, einmal ausgesprochen. Fuck, Mann, warum haben wir all das vergessen? Dungeon Keeper, oh mein Gott, habe ich geliebt. Peter Molyneux. Den ersten Teil und den zweiten Teil ist eines der Spiele, die auf meiner Liste sind, für die ich am meisten eine Fortsetzung mir wünsche. Ist das auch perfekte Spiel, finde ich, für eine DS, also Nintendo DS-Umsetzung. Ja, absolut. Perfekt war, es geht scheinbar nicht, aber sie ja, ich glaube, so es hat einfach rechtliche Fragen. Weil du könntest genau, weißt du, wo die graben sollen, ja, du könntest das genau mit dem Tab. Vielleicht hat es auch was mit der Firmenpolitik oder Familienpolitik von Nintendo zu tun, weiß man nicht. Ja. Wenn sich hier Civilization oder so, was ja für ein DS jetzt da ist, hat eine Weile, vielleicht, wenn sich das gut verkauft, vielleicht kommt dann oder, eine auf die oder Art. Es wird so ein, also es kann, mittlerweile gibt es ja auch DLC für den DS mit DSiWare. Wie das Zeug da alles heißt. Stimmt. Also da können sie auch sowas für entsprechend ein gutes Dungeon Keeper. Wäre das geil. Also muss man, also vielleicht kurz, wer will es erklären, für die es nicht kennen? So? Also Dungeon Keeper, man hat quasi das hat die Seiten umgedreht. Während man eigentlich immer den Helden gespielt hat, war das bei Dungeon Keeper so, dass man auf einmal die Bösen gespielt hat. Es gab ja so Spiele wie Diablo, wo man immer in den Dungeon rein ist, um den zu säubern. Und da hat man das, genau, und da hat man das umgedreht. Man hat quasi die Leute gespielt, die in dem Dungeon wohnen. Und hat da Schätze angehäuft und Monster gebaut. Und mit einem Humor, der echt großartig war. Der war zwar subtil, aber der war großartig. Und es hat riesen Spaß gemacht, die Architektur des Dungeons zu bestimmen. Auch das wieder so eine Sache, irgendwann, ich habe das dann mal... Man hat einfach nur Erde und man selbst kann machen, was man will. Du konntest so Wege einzeichnen und die wurden dann von deinen kleinen Minions... wurden die ausgehoben und dann hast du so Räume gebaut. Und das noch schön schöne Waffeichen gegeben, damit sie danach genau. sind sie schneller. Das war super. Aber das ist auch wieder ein Beispiel, finde ich, wo irgendwann die Fantasie zerstört wird durch die technische Architektur des Spiels, weil dann nämlich irgendwann Leute gar nicht mehr Räume gezogen haben und darauf Wert gelegt haben, dass der Ogre nicht mit dem Hexenmeister in einem Raum pennen kann, sondern die haben einfach alles platt gemacht und dann einfach so Flächen für den jeweiligen Raum definiert. Ja. Genau, und das hat dann schon wieder so ein bisschen alles so diese Dungeon-Fantasie rausgenommen. Ja, aber das war toll, weil, wie du gerade sagst, so der eine konnte nicht mit dem, dann gab es den Horny, der krasseste, den man haben konnte, ein Teufelskopf-Typ, den ihr alle kennt, weil der irgendwie Muggle-Mannequins und der postete Mayday ganz klar. Es gab doch mal ein Musikvideo mit Horny auch. Gab's auch Musik? Horny. Es gab ein Musikvideo mit Horny, oder ich habe nur immer gedacht, das wäre Horny, aber das war ganz klar auch dieses... Es kann sein, dass sie einfach die Bildsprache geklaut haben, dementsprechend. Ja, weiß ich nicht, das war toll. Aber was ich sagen wollte, der hatte ja auch so seinen Charakter, der hat ja alle anderen Monster waren für den ja nur Stau. Ja. Der ist dann so rumgelaufen, hat hier mal einen umgehauen. Der stand über Jahre in jedem Kaufhaus als lebensgroße Figur. Der ist quasi das, was Overlord mittlerweile ist, vom Charakter her. Er war halt der Oberböse, der halt seine Leute um sich geschaut hat. Was übrigens bei dem Spiel auch lustig war, du konntest dich in die First-Person-Perspektive zoomen. Im zweiten ging's. Super war das, oder? Hammer. Und konntest dann da kämpfen. Und du konntest in jede deiner Kreaturen rein und konntest mit denen dann halt auch sowohl kämpfen als eben auch trainieren oder Hühnchen fressen. Also du konntest alles machen, was die auch so machen können im Spiel. Und der zweite Teil hat nicht mal was mit Peter Molyneux zu tun. Da haben sie einfach weiterentwickelt. Und eigentlich hätten sie, verstehe nicht, warum die der zweite war der super. Also ich weiß nicht, ich finde auch Dungeon Keeper 1 und 2, das war ein richtig geiler Ansatz, halt dieses Spiel, also sowohl diese Spielform einfach zu vermixen. Das hat einen cleveren Ansatz von vornherein sozusagen, es hat echt Spaß gemacht. Die Idee an sich ist schon so schmunzelnd. Was übrigens aber, um alle zu trösten, die Dungeon Keeper nachtrauern, es kam ein paar Jahre später noch ein Spiel, Evil Genius, was auch sehr gut und sehr atmosphärisch war, was quasi so diese alten James-Bond-Filme thematisch aufgegriffen hat. Man hatte einen Oberbösewicht, den Horny quasi, den man dann in dem Moment gespielt hat und musste sich seine Base aufbauen und dann auch Fallen stellen und das Absichern vor den gegnerischen Agenten. Und dann konnte man die auch fangen und genau wie in Dings auch verhören quasi und quälen und alles quälen. Ja, das war ja auch toll. Diese strahlenden, tollen Helden kamen dann ja immer rein in dein, weißt du, in dein Ding. Und dann hast du deine ganzen Monster genommen und hast du direkt so mit der Hand einfach alle hingeworfen. Und hast ihn so überschüttet mit Monstern. Ey, ganz im Ernst, und hast ihn danach gefoltert und so. Es war super. Die eiserne Jungfrau, diese eine schwarze Witwe war das, glaube ich. Die stand ja total auf Schmerzen und so und hat sich voll gefreut und war immer in den Folterräumen und hat dann die Leute gefoltert. Das haben die übrigens in der Deutschen auch zensiert. Da ist so über dem Folterraum, über dem Folter... Gerät oder ist, so, was? Ist dann so ein Zelt. Also du siehst nicht, was die macht mit dem. Ach so, wusste ich ja. In der englischen Version siehst du das. Ich weiß nicht, was sie macht, aber sie macht irgendwas und sie freut sich halt die ganze Zeit. Habe ich nie gesehen, das, was sie tut. Ja. Aber fand ich großartig. Also fand ich wirklich großartig und stellt euch mal, also fände ich geil, so genau das Spielprinzip irgendwie in der Grafik mit Oblivion und was, die shiny Helden und alles. Es wäre schon geil. Das wäre schon. Es gibt besseren Grafik. Hier ist der offizielle Aufruf, wenn ihr zufällig krasse Modding-Teams seid mit 40 Leuten oder so. Oder sonstiges. Peter, kannst du uns helfen? Peter, ja, genau. Du hörst den Cast doch auf Deutsch, ja. I think, please do that. Ja. wir haben, ich glaube, Dungeon Keeper 2 auch ausgegraben in der Sendung, wenn ich mich nicht irre, Folge 34 oder so. Die werde ich nochmal verlinken, dementsprechend im Artikel. Er hat übrigens, um kurz zu sagen, ich glaube, wir haben ihm auch mal bei irgendeiner Gelegenheit mal die Frage gestellt und der hat, glaube ich, gar nicht mehr die Rechte an Dungeon Keeper. Also selbst wenn er wollen würde... Ja, natürlich, jetzt bei Microsoft, das liegt alles bei EA natürlich. Dungeon Keeper. Ja, Schlungeon Keeper. Schlungeon Keeper. Ja. Dungeon Keeper. Crypt Keeper. Cryptkeeper, weißt du, Tales from the Crypt und so irgendwie. Ja, obwohl, da müsst ihr die Rechte wahrscheinlich davon holen. Ein weiterer Titel, Echtzeitstrategie, natürlich, den habe ich jetzt nicht gespielt, weil das, da war meine Echtzeitstrategiezeit komplett vorbei, aber den ich auch immer so hoch gesehen habe in der Fangunst und weil es vor allem ein Titel ist, der sich zum Anfang nicht so gut verkauft und sich durch Word of Mouth, also dass die Leute gesagt haben, dass er cool ist, Company of Heroes 2007. Company of Heroes möchte ich gerne was zu sagen, weil das einer meiner absoluten Top-Titel ist. Und zwar deshalb, weil das vielleicht das einzige Strategiespiel ist, was vom Grafiklook her erwachsen ist, was richtig schwer und dreckig aussieht, was diese ganze bunte Bonbon-Welt, die ein Warcraft hat, ein Common Conquer hat, wo du so Panzer hast, die einfach so übers Feld hovern fast schon. Und bei Company of Heroes hast du wirklich Dreck. Das sieht aus wie Saving Private Ryan in der Anfangsszene, ja? Oder Band of Brothers. Das ist wirklich, du hast Krater, du hast die Panzer rollen mit tonnenschweren Ketten über dieses Terrain. Die wirken, als ob sie Masse hätten, die Panzer. Exakt, ja. die wiegen wirklich 40 Tonnen und du siehst denen das an. Die Projektile fliegen durch die Luft und fetzen auf die Stahlpanzerung. Und dieser ganze Grafikstil dieses Spiels ist überragend gut. Und das ist natürlich jetzt im Zweiten Weltkrieg angesiedelt. Davon habe ich mich persönlich ein bisschen übersättigt, weil auch viele Shooter dann irgendwann rauskamen in dieser Zeit. Aber wenn du ein Strategiespiel auch mal im Common Conquer-Universum oder meinetwegen auch im Warcraft-Universum in diesem Grafikstil produzierst, wo du dann auch einen Ogre hast, wo du dem fucking Ogre ansiehst, der wiegt Tonnen und der hinterlässt super Krater im Boden. Das ist das, was mir in diesem Genre ein bisschen fehlt. Und das hat Company of Heroes neben seinen vielen Stärken, die es auch in der Spielmechanik hat, richtig gut gemacht. Na, ja. Habe ich nie gespielt. Hast du nie gespielt? Ich ärgere mich aber auch. Ich habe die Berichte gesehen und so weiter und so fort. Ich habe es nie gespielt. Eben. Und da in dem Verbot, also der Titel war damals nicht so erfolgreich, leider, Company of Heroes ist eben, was du auch, wenn du damals Podcasts und so weiter... Hat sich durch Qualität, glaube ich, irgendwann eben durchgesetzt. Ein bisschen so wie der Prince of Persia damals, ne? Weil das erste Prince of Persia Remake in 3D, hier Sands of Time, hat sich auch nicht verkauft, erst als die Leute gesagt haben, ey, ist ein cooles Spiel. Und jetzt gibt es einen 100-Millionen-Dollar Kinofilm, ne? Company of Heroes ist, glaube ich, nochmal ein Add-on oder ein zweiter Teil kommt demnächst raus, also auf jeden Fall wird das noch weitergeführt. Ein ähnlicher Titel, der dann auch... Aber, Entschuldigung, nur eine kleine Frage, aber gibt es nicht auch schon die ganzen... es gibt schon Add-ons, oder nicht? Company of Villains und sowas? Und meine ich auf jeden Fall. Also es gibt, das sind auch Grafik-Patches und etc. Ja, also ich meine das immer wieder mitzubekommen, dass die sozusagen die das Spielprinzip und auch die Engine und sowas benutzen und halt weitergeführt haben. Ja, dafür, dass es eben wirklich ein Verkaufsflop war, ist er so gepusht worden durch die Fangemeinde. Sie haben gesagt, ey, dieser Titel darf nicht untergebuttert werden, dass wir dementsprechend auch jetzt wieder Fortsetzungen sehen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich der nächste Titel war, aber ich habe gesehen, dass der, dass der dann dementsprechend auch viele Game of the Year PC gewonnen hat, seit 2008, Sins of the Solar Empire. Also wahrscheinlich gar keine hier gespielt. Auch überhaupt nicht mitgekriegt. Nee. Das ist aber auch so, das ist ja eh auch eigentlich eher so unser allgemeines Problem. Im Moment kommen ja eh so viele Spiele raus und ich bin tatsächlich leider ein bisschen weg vom PC gerutscht, so sehr viel mit Konsole gezockt. Genau Details kann ich darüber auch nicht nennen. Ich weiß auch nur, dass es wirklich Awards gewonnen hat als bestes PC-Spiel des Jahres. Das ist traurig. Und es ist eben so eine Art Weltraumstrategie, denn ich weiß nicht, ob es schon in Richtung Elite geht, wahrscheinlich eher nicht. Müssen wir nochmal schlau machen, was das angeht. Es gibt so EVE Online auch, es gibt so großartige PC-Spiele, die einfach gerne gespielt werden. Ja, wobei EVE Online... EVE Online ist ein ganz anderer Schnack. Ich weiß, aber nee, es gibt echt viele große Titel. Ich habe auch Freelancer, egal. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema und auch gerne nochmal in die heiße Diskussion PC gegen Konsole machen. Ja, ich versuche es kurz zu halten, Dawn of War, weil das hat mir kurz ausgelassen. Ja, bitte. Dawn of War 1 hatte... Da haben wir schon zweimal drüber geredet in diesem Podcast. Dawn of War, echt? Ja. Zum Beispiel bei dem Thema mit Ressourcen, mit Sektoren. Ja. Gut, dann lass mich nur noch eins sagen. Dawn of War hat das vorweggenommen, was StarCraft 2 jetzt auch versucht, um Story auch zu kreieren. Dawn of War 2 schafft es auf jeden Fall, dieses dreckige Universum besser darzustellen, als es andere Warhammer-Titel vorher geschafft haben. Und sie haben ein Interface mit eingebaut. Das heißt, du kannst eigentlich, das ist keine Open World sozusagen, aber du hast sozusagen einen Planeten und du kannst entscheiden, welche Mission du als nächstes anwählen willst. StarCraft wird das auch vorhaben, das soweit weiß ich das schon. Nur StarCraft wird das wesentlich, glaube ich, besser inszenieren. Und Dawn of War hat einen sehr starken RPG-Charakter, aber auch ist nur schwer zu empfehlen, was Echtzeitstrategie angeht. Wie gesagt, die beziehen sich dabei eher auf ein Z-Spielprinzip als auf Dawn of War 1-Spielprinzip, sprich Basenbauen etc. Und mehr auf einzelne Einheiten als auf große Basen. Und Dawn of War 2 macht im Multiplayer unfassbar Spaß. Mehr sage ich nicht. Ja, Steam only, ne, oder? War da nicht was? Dass du immer Steam aktiv haben musst? Ich glaube, da haben sich viele doch abgefuckt. Ja, das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte, aber wie gesagt, ja, ist eine andere Geschichte. Ist eine andere Geschichte. Ja. Hat ja nichts mit Ich wollte auch gerne nochmal sagen, dass Dawn of War 2 mich echt beeindruckt hat. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ja, müssen wir auch dementsprechend den Test nochmal verlinken. Ich glaube, Folge 95, wenn ich mich nicht irre, ist es drin gewesen. Natürlich dann das Echtzeitstrategie-Ding, was hier, ich glaube, in der Redaktion auch am Vorherrschen war und speziell bei Simon Halo Wars, das ist ja auch dementsprechend groß drüber gequatscht, gelabert, 1500 Matches. Moi? Online. Du? Halo Wars? Sie fantastisch. Halo Wars? Halo Wars? Ich hatte noch mit den Entwicklern... Soll ich was dann... Wir haben ja schon relativ ausführlich drüber gequatscht. Also du könntest mir einen Gefallen tun und alles verlinken, was ich zum Thema Halo Wars schon gemacht habe. Wenn ich das alles finde. Ich kann kurz sagen, ich habe wirklich daheim, ich kann ja daheim mittlerweile seit ein paar Monaten aufnehmen, wenn ich spiele. Mhm. Und habe, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das mache. Ich habe fast, weißt du, jedes dritte Match habe ich quasi aufgenommen. Und die guten behalte ich. Ich habe die alle aufgenommen. Ich habe, weißt du, ein Terabyte ungefähr. Ich habe auch mal Videokassetten von guten Matches. Spielen gemacht. Ich dachte mir, irgendwann stellst du die mal alle auf DE. Aber das ist A, viel zu viel. Und die Internetseite explodieren. Nee, es würde auch keinen interessieren. So. Also machst du deine eigene DVD-Collection. Ich kann mir die ganze Mühe sparen. Ja, aber da sind schon krasse Matches dabei zum Thema Strategie. Hört. Da hat der Kretschmer ganz schön manchmal ganz schön... Entschuldige, ich habe auch... So Matches, da sind so Matches wie... Alleine gegen drei gewonnen. Sowas. Da gehen die Augen auf. Bei mir bei nicht. Euch. Ja, das ist völlig egal, ich merke schon. Naja, gut, also, dann mal. Ja, nur kurzer Abriss, warum Halo was toll ist. Es ist sehr einsteigerfreundlich. Es ist leider auch ein bisschen simpel. Wenn man es dann kann, wird es irgendwann auch langweilig so, egal gegen wen man spielt, weil es ist irgendwie, so viele Möglichkeiten gibt es nicht. Aber bis es dabei ist, lernt man ständig was Neues und merkt, okay, das und hier. Man kann auch, es ist ein guter Kompromiss, finde ich, zwischen gar keine Basen und Basen überall bauen. Man hat so Basenplätze, die man erobern muss und dann bauen kann. Und ja, es ist meiner Ansicht nach ein gutes Spiel. Nicht überragend, aber es gefällt mir einfach im Moment sehr, aber es ist, also subjektiv für mich ist es ein super, super Spiel, aber man kann nicht sagen, dass es jetzt das beste Konsolenstrategiespiel oder irgendwas in der Art ist, aber es ist vielleicht das, was am ehesten auf einer Konsole funktioniert, so, weil es ist halt nicht so hektisch, aber es funktioniert. Das ist eben genau der Punkt bei Konsolenstrategiespielen, das ist gar nicht mehr die Frage, was ist das Beste oder sonst, sondern was funktioniert am besten, weil eben die Problematik mit der Steuerung über das Joypad, das Genre gibt es ja nur auf dem PC und da ist man ja einiges gewohnt und man will ja auch nicht so viele Kompromisse mehr machen oder auf so viele Sachen verzichten und das ist immer die Schwierigkeit. Da will ich aber gerne Steuerung und so hat man ja alles schon versucht mittlerweile immer. Nee, da möchte ich aber gerne nochmal differenzieren eben zwischen wirklich nicht Strategie alleine, sondern eben Echtzeitstrategie, dass die nicht wirklich vernünftig umsetzbar ist durch einfach die reduzierten Kontrollen und eben das ist ein Genre, was auf eine Maus ausgelegt ist. Ne? Also, ja, es ist also ja, noch viel mehr als ein Ego-Shooter, finde ich, weil bei einem Ego-Shooter, das adaptiert sich ja fast zu einem eigenen Genre, wenn du das auf Konsole machst. Das kannst du eben nicht davon sagen, dass die Echtzeitstrategie-Spiele auf Konsole trotz Halo Wars, was natürlich dann Konzepte probiert hat, noch nicht ihre Sprache gefunden haben, wie die Ego-Shooter auf der Konsole funktionieren. Wobei Halo Wars, glaube ich, auch das erfolgreichste Strategiespiel für die Xbox. Ja, aber das liegt wahrscheinlich auch am Halo-Brand. Also Halo ist einfach stark so. Also, natürlich. Und auch die Geschichte, die erzählt wird. Aber ich wollte ganz kurz nochmal auf Empire Total War, ja. Also von wegen Sprachgesteuerung. Oder warte mal, bin ich jetzt, wie heißt denn der Titel? Du meinst Endwar von Tom Clancy. Endwar, Entschuldigung. Ja. Empire Total War ist noch was ganz anderes. Entschuldigung, Endwar. Aber da funktioniert es eigentlich dann auch nicht so gut. Ja, stimmt schon. Wir haben es ausprobiert, aber da muss ich tatsächlich sagen, ich habe anders gespielt als du. Du hast tatsächlich mehr über dein Pad gespielt und ich habe sehr viel mit der Sprachsteuerung gearbeitet. Und ich habe mich dann, an dem Punkt bin ich angekommen, weil ich habe es ja getestet. Es hat für mich echt gut funktioniert, muss ich sagen. Und wenn ich habe beides ergänzt. Ich habe sowohl, ich war mit meinem Pad, war ich woanders auf der Karte, habe aber Befehle für andere Einheiten gegeben. Und das hat funktioniert. Bei mir hat es nicht funktioniert. Bei mir habe ich gesagt, mach das und das. Und dann haben sie eben nicht gemacht. Ja, du redest aber auch so undeutlich. Hast du auch eine tschechische Version da? Nein, also, aber die müssen mich schon verstehen. Ja, deswegen funktioniert es ja auch nicht. Aber ich wollte ja nur Bescheid geben. Also, wir können auch gerne nochmal über Roos reden, was nochmal ein anderes Thema ist. Aber lass es erstmal rauskommen. Ja, lass es erstmal rauskommen. Okay, aber Roos könnte auch interessant werden. Ja, das gut. Das wird dir, glaube ich, sehr gut gefallen. Ja. In der ersten Hotelshow haben wir, glaube ich, ausführlich drüber gesprochen. Wie gesagt, ich wollte auch nur sagen, Endwar hat mich auch echt positiv überrascht. Als Konsolenstrategiespiel, als Echtzeitstrategiespiel. Ja, aber es ist auch sehr simpel. Neulich hatte ich einfach mal Bock auszuprobieren und es war kein Schwein online. Das war so traurig. Das war einfach so. Und da hatte ich keine Lust mehr. Und hab's wieder rausgenommen. Ja. Einfach so, zack. Ich habe, bevor Halo Wars kam, Red Alert 3 gespielt und war wirklich frustriert, weil du da echt dann ganz viele Leute hattest, die es auf dem PC scheinbar wie die Blöden zocken und die halt die ganzen E-Sport-Taktiken schon kennen und du selbst kämpfst eigentlich mehr gegen den Controller und die Steuerung als gegen das Spiel. Wir haben ja auch ein paar Mal hier ein bisschen Red Alert gespielt, so, ihr habt das ja auch mal versucht so. Und letztendlich ist Halo Wars deswegen mein neues Lieblingsstrategiespiel, weil es eben, du hast nicht das Gefühl, mich behindert der Controller, sondern wenn was schief läuft, bist du irgendwie auch selbst schuld. So. Aber bei Red Alert 3 auf der Konsole ist es wirklich einfach auch hakelig. Und manchmal verklickst du dich und dann ist es ärgerlich. Damit sprichst du echt ein großes Problem einfach an, sozusagen. Das ist wie Nils auch schon meinte, das Problem bei Strategie auf Konsole. Eben. Ach, das meint Nils. Und ich meine, in speziell jetzt, weil Halo Wars ist dann auch nochmal, also ich möchte auch gerne, ich habe es vorhin schon anerwähnt, drüber quatschen, eben wie ich die Strategiespiele auf den Konsolen dann dementsprechend gesehen habe, weil ich mich natürlich nicht im Echtzeitsektor dort bewege. Ja, klar. Und ich meine, der große Elefant, das größte Beispiel dort ist eben natürlich Final Fantasy Tactics, was jeder, der mal Strategie auf der Konsole irgendwie gemacht hat, dann dementsprechend mal gespielt hat. Ja, man hat davon gehört, aber es war schwierig zu besorgen. Es war nämlich eins, was mit den Importchips manchen nicht lief. War das nicht so? Es gab Probleme damit, weil da sind spezielle Versionen gepresst worden, die auf einmal einen japanischen Ländercode drauf hatten und auf einmal so irgendwie nicht mehr funktioniert haben. So ganz, ganz speziell. Aber das ganze Gequatsche jetzt in der Hinsicht eben, warum ich diese Differenzierung dann eben haben will zwischen Konsolen Echtzeitstrategiespielen und Konsolenstrategiespielen alleine, ist eben, dass die speziell von japanischer Seite aus sich dann eben mehr an dieses Rundenbasierte dann dort orientiert haben seit den Anfängen. Ich meine, das meiste lässt sich mittlerweile mehr vergleichen, wie schon XCOM eben, wie die Kämpfe, wie sie bei XCOM sind oder bei einem Jagged Alliance. So sind eben die meisten Konsolenspiele. Ja, genau, auch, was kann man noch sagen? Also wir wollen jetzt nicht alles Hearts. Ich will einen kurzen Abriss machen, kurzen Abriss machen über die Sachen, die gekommen sind. Du sprichst dann auch dementsprechend nicht nur von Konsolenstrategie, sondern von Strategie-Rollenspielen oder Strategie-RPGs, weil die Japaner gerne diese beiden Genres miteinander verbinden. Hattest du eben seit den Anfängen gehabt, zum Beispiel also Warsong, Langrisser, das sind so ganz uralte Teile, wo Warsong? Schon Warsong auf dem Warzone. Warsong. Nee, es gibt auch Warsong, das ist so ein Warzone, Shooter. WARSONG. Das Kriegslied oder? Sozusagen. Wundert mich, dass es nicht Kriegslied hieß in Japan oder Langrisser hieß es dann. Das war so eins der recht frühen Strategie-Rollenspiel-Sachen, die es nur in Japan dementsprechend früher gab und du hierzulande nicht spielen konntest. Aber das erste große Beispiel in Shining Force, wer die Sachen mal gespielt hat auf dem Mega Drive, das war der erste Mix, wo du hattest quasi schachmäßige, du wirst wirklich wie so eine Art Schachfeld Konfrontation gehabt, aber zwischendurch ein vollwertiges Rollenspiel aufgebaut, wo du einer Story folgst, wo du zwischen Städten reisen kannst, eine Oberwelt hast und so weiter. Nur innerhalb der Kämpfe hast du dieses typische Schachprinzip, ne, dass du ähnlich wie bei einem Schachspiel deine Figuren gezogen hast, Top-Down gesehen und du hast, wenn du dann nah dran gekommen bist, diese typische Split-Screen-Konfrontation zwischen dem Minotauren und deinem Lanzenreiter oder wie die dann dementsprechend alle hießen. Das ist das, was so die Anfänge gemacht hat und dann hat sich danach dann eben alles in diese isometrische Perspektive verlagert, wie wir sie von Final Fantasy Tactics kennen. Tactics Ogre, ein Teil, was hier vielen Leuten nicht bekannt ist. Das kenne ich noch. Ja. Na, das ist quasi der inoffizielle Vorläufer zu Final Fantasy Tactics. Das hat eben dem Final Fantasy Branding gehabt, also Final Fantasy Tactics als Final Fantasy Brand, hat diese diese isometrischen Kämpfe zusammengebracht mit Story, mit unendlichen Level-Up-Sachen und Oberwelt. Also ab Final Fantasy Tactics oder besser gesagt schon ab Ogre Tactics wurde verzichtet auf den Rollenspiel-Part mehr, sondern du hattest, wenn du zwischen den Städten und der Story gereist bist, Story-Sequenzen vielleicht in Cutscenes, vielleicht auch manchmal nur in Textkästen und es gab keine richtigen Städte mehr zum Beginn. Alles waren Pull-Down-Menüs, die du dann gemacht hast. Da wurden die Kämpfe in den Vordergrund gestellt. Und Ogre Tactics war quasi von den Leuten, die Final Fantasy Tactics gemacht haben, aber nicht die Version für Nicht-Pussys, sagen wir es mal so. Ne? Final Fantasy Tactics ist schon so die Weichei-Version. Ogre Tactics, ein paar Jahre vorher von den gleichen Entwicklern, die danach aufgekauft wurden, kann man heute noch auf der PS1 spielen, gibt es vielleicht sogar als PlayStation Network Download mittlerweile. Aber will man ja nicht. Kann man machen, auf jeden Fall. Also ich hab's noch zu Hause. Es ist wirklich ein knallhartes Ding. Wenn ihr richtige Taktik-Scheiße geben wollt auf der alten PlayStation oder so, dann holt euch Warhammer im Schatten der gehörnten Ratte. Ich schwöre euch, ihr werdet... Spielt es am besten mit der PlayStation-Maus. Mit der Maus, ja. Das ist die beste Kombination für ein Strategiespiel. Das ist natürlich aber, glaube ich, auch mehr... Ich wünschte, ihr hättet das gespielt. Also, war Echtzeit, aber Shadow of the Haunted, glaube ich. War Echtzeit, aber so scheiße auf der Konsole. Es hat wirklich... Es war so hässlich. Ach, egal. Ja. Aber kurz aus Final Fantasy Tactics eben nochmal, um die kurz dann abzuhalten. Er setzt direkt wieder an. Na, jetzt ist sein Thema dran. Also wir haben echt. Ja, wie gesagt, ich möchte ja auch nochmal ein bisschen hier was reinbekommen, auch wenn wir schon echt lange hier jetzt dran sitzen. Ach, 200 Minuten. Ja, das passt ja schon. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Zum Glück haben wir eine sehr kurze Einführung am Anfang. Ich glaube, ich gehe heute nicht aufs Porno-Konzert, oder wie hieß das? Das Pack. Guterporno.de. Guterporno.de, ja. Das Pack. Das Pack. Ich weiß, ja, müssen mal gucken dementsprechend. Aus Final Fantasy Tactics hast du diverse Varianten, die sich entwickelt haben, die ähnlich das gehabt haben mit dem isometrischen, wie in Vandal Hearts, wo wir sehr ausführlich beim PlayStation One Podcast drüber gesprochen haben. Den ersten Teil sehr empfehlen kann, finde ich, auch wenn viele sagen, Final Fantasy Tactics ist besser. Ich finde Vandal Hearts 1 einfach super. Vandal Hearts hat eine super Musik, hat eine eigene Story und so. Aber wichtig, der zweite ist fürchterlich. Also beim zweiten ist nicht mehr dieses rundenmäßige Ziehen, sondern man zieht fast gleichzeitig mit. Also man zieht simultan. Ja, weil es ist so dumm. Da machen sie es rundenbasiert und trotzdem, du hast deinen Angriff gestartet und trotzdem macht der Gegner einen Zug und der Typ, den du eigentlich angreifen wolltest, ist plötzlich weg. Das ist völlig bescheuert. Was für ein System soll das denn sein? So? Als ob Krieg so funktioniert, dass die Leute planlos aneinander vorbeigehen und dahin hauen, wo der Typ vor einer Minute war. Egal. Also, wir hatten das schon eben echt ausführlich war schon auch total eine Enttäuschung für mich damals gewesen. Ich habe mir das gekauft. 100 Mark oder sowas, dafür ausgegeben. Und dann so ein Scheiß. Wahrscheinlich, ich glaube, wenn der Podcast online geht, ist es wahrscheinlich schon ein paar Tage draußen. Es gibt ein neues Vandal Hearts für PlayStation Network und Xbox Live Arcade, was am 20. Januar, glaube ich, ist der offizielle Release, wo es rauskommt. Ich werde es mir kaufen, aber man sollte vielleicht sich nicht so sehr auf die Grafik dort versteifen, weil ich so das, was ich bisher von den Screenshots gesehen habe, ist so eins der hässlichsten Spiele, die in den letzten Jahren mir untergekommen sind. Will ich es nicht. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall angucken, je nachdem, und vielleicht auch was für Game One. Mir wird die PlayStation 1 Grafik reichen, aber wahrscheinlich ist es so, wir haben es in HD und es sieht voll geil aus, aber schau es dem an, so gefühlt wie dann Amerikaner ein Spiel machen würden, wie sie denken würden, wie Japaner es mögen, mit dicken Kopffüßlerfiguren und solchen Sachen. Ich kann Kopffüßler nicht mehr sehen. Ein bisschen schief dann ausschaut, aber im Sinne wie Vandal Hearts hattest du eben so eine Geschichte wie was Growlancer, was später rausgekommen ist, das kennt auch keine Sau, es war so eine Art rundmasiert, halb Echtzeit auf einer, es ist schwer zusammenzufassen. Ne? Das gab es auch später als eine Collection, nur als US-Version, was nochmal typisch Fantasy-Elemente hast mit deinen Elfen und so weiter, wie das auch, aber so eine typische Intrigen-Story, die dazu kam und du rundenbasiert zwar gezogen hast, aber währenddessen hattest du Echtzeit-Elemente, dass Einheiten auftauchen können von anderen Seiten, die dann noch mit beigekommen sind. Fire Emblem, kurz mal erwähnen, das ist mittlerweile eine ganz alte Reihe, die vom Handheld rübergekommen ist, die erinnert auch ein bisschen an Advance Wars oder an die Battle-Eye-Geschichten ohne jetzt die Hexfelder. Das ist so ein besonderes Teil, weil dort jede Einheit, die du verlierst, und das sind wirklich Story-Einheiten, die Cutscenes haben und Dialog und so weiter, die aufgebaut werden, die sind tot. Ja, das kommen nicht mehr wieder. Die kommen nicht mehr wieder. Das ist hart. Also du kannst das Spiel entweder knallhart spielen, ja, dass du in Kauf nimmst, dass die Leute dort sterben und das Spiel macht dir die Situation sauschwer, oder du kannst den Ausweg geben, jedes Mal, wenn du eine Figur verlierst, lädst du den Level neu, was natürlich das Spiel ungefähr 30 Mal so lang macht, wie es ist. Ja, und da musst du halt die Taktik finden, damit er halt überlebt, oder wie? Genau, entweder das oder du musst wirklich in Kauf nehmen, dass du manche Einheiten verlierst und dann auch die Story sich anders entwickelt und andere Story-Einheiten dazukommen, wie es so passiert, aber das ist irgendwas, womit du zurechtkommen musst. Kann man die nicht nachproduzieren? Geht absolut. Also jeder hat eigenen Charakter, eigenen Namen, eigene Persönlichkeit, eigene Geschichte und dementsprechend ist es umso schmerzhafter, wenn du das dann dementsprechend machen willst. Eine ganz große Sache, die sich festgezeckt hat auf der PS2, das sind die Disgaea-Sachen oder Disgaea 2. Wie viel von diesen ganzen Japan-Nippon-Import-Sachen willst du jetzt eigentlich noch laufen lassen? Ich habe das Gefühl, du redest eine halbe Stunde über Spiele, die ich alle nicht kenne. Ich rede seit 5 Minuten verglichen mit den 8 Stunden Halo Wars Talk. Das stimmt doch gar nicht. Ich habe hier gerade eben nur 7 ganz kurz über Halo Wars geredet. Ich habe das zusammengefasst. Ja. Ich habe noch 2 Sachen, die ich reinbringen will. Ich frage auch nur. Ja. Die Disgaea-Sachen, die quasi für die ganz Hardcore-Leute sind, die wirklich in Statistik dann drin aufgehen, weil das sind die Spiele, die sehen aus wie Final Fantasy Tactics oberflächlich, aber sind dann so aufgebaut, dass es dir ums Grinden, ums Aufleveln sozusagen geht. Nicht umsonst, die Level Cap liegt dort bei 10.000. Ja, das heißt, du kannst da die Charaktere bis Level 9999 hochleveln in den meisten Sachen. Und es gibt viele verschiedene Varianten, Disgaea, Disgaea 2, La Pucelle Tactics, Phantom Brave, Makai Kingdom, alles komische japanische durchgedrehte Namen. Also es gibt ich kenne die sogar alle vom Namen her, aber also musst dir vorstellen, eben alles sehr japanoid aufgemacht mit Zwischensequenzen und Anime und alles, was so dazugehört, aber wirklich so Grindfests, ne? Dass du leveln wie blöde und aufbauen und Level sammeln, ja, und dies und jenes. Ich bin da mehr der amerikanische Strategiespieler. Der amerikanische Strategiker, ja, sozusagen. Ja, Stratege. Stratege, Strategiemaster. Nee, aber eine Sache, die es nochmal zum Glück ein bisschen aufgebrochen hat, dass es nicht mehr überall in die Final Fantasy Tactics Richtung geht und auch eines meiner Lieblingsspiele 2008, damals schon rausgekommen, Valkyria Chronicles auf der PlayStation 3. Ja, das hast du mir ja empfohlen, dann habe ich das auch mal gespielt, ein bisschen für Not on Game One. So. Genau, und hat mir auch gefreut, dass wir es noch in die Sendung reinbekommen haben, weil ich hatte mich schon geärgert, dass wir es verpasst haben für die Sendung, währenddessen, weil es war schon in den Zeitraum gekommen, wo wir es hätten machen können für die Sendung. Aber es ist leider ein Titel, der sich, glaube ich, in Deutschland so 6.000 Mal verkauft hat oder irgendwie sowas. Ja, ist ja auch kein schlechter Titel, so kann man echt empfehlen. Ist ein neuartiges Konzept irgendwie fast schon. Ja. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, es ist ein bisschen komisch, man muss sich, glaube ich, also es muss einem schon gefallen von Anfang an, dass man sagt, irgendwie, das spiele ich durch so. Also wenn der Anfang nicht gefällt und also dieses Spielprinzip, du musst es abkönnen, dass du in einem virtuellen Holland-Deutschland von virtuellen Hitler-Truppen dann überfallen wirst und dort vergiss nicht den Hauptcharakter, der mit Fischen redet. Edelweiß, der Panzer Edelweiß. Ich hab ja nur dein Not on Game One sozusagen Beitrag dazu gesehen. Aber das sah echt interessant aus. Und wie gesagt, ich habe diesen Blick für diese Art von diese Art von Spielen, ist ja blöd gesagt, aber diese Richtung von Spielen überhaupt nicht mitbekommen. Also, aber ich muss sagen. Mir hat Gregor auch noch erzählt, was noch alles passiert in dem Spiel. Das ist irgendwann alles so. Wie kriegen die ein Kind in den Panzer? War das nicht so? Das ist am Ende des ersten Kapitels. Und es gibt einen glatzenköpfigen Bösewicht, der Gregor heißt, was ich sehr lustig finde. Ja, gleich verklagen die Scheiße Asiaten. Gleich verklagen auf jeden Fall. Aber es kann ich jedem ans Herz legen, der eine PS3 hat. Kriegt er auch für wenig Geld mittlerweile, ich glaube 20 Euro bei Amazon. Also das ist nochmal ein besonderer Titel. Ja, so viel kostet auch Nils Mutter. Wahrscheinlich, ja. Ist aber auch Overnight-Lieferung. Man muss sagen, der Nils frisst hier die ganze Zeit einfach nur und ich bin derbe sauer, weil jeder hier isst gerade und es ist 7 Uhr abends, ich habe noch nichts gegessen und der eine hat hier Lasagne, der andere und Krok. Ich will die schon nicht Nils schieben, so, aber er war der Initiator und also deswegen hört ihr von denen auch nichts mehr. Doch, okay. Wartet mal. Jetzt ein halber Satz noch für die Leute, die was Interessantes haben wollen, kommt dieses Jahr nochmal ein PlayStation 2 Strategie Rollenspiel raus, Sakura Taisen, ist eine Dreamcast-Serie, das war eigentlich mal eine Dreamcast-Serie, die nur in Japan geblieben ist, die eine Mischung zwischen Strategie und Dating-Simulation gewesen ist, wo du bist der eine Hauptcharakter, deine ganzen Mitstreiter sind alles heiße Tussis und du musst mit denen dann Kämpfe überstehen und zwischen den Kämpfen kannst du mit denen ausgehen. Also großartig, ne? Ja. Und das kommt nochmal in der Version, das Spiel kam 2005 für die PS2, das letzte Sakura Taisen, wird jetzt nochmal übersetzt nach 5 Jahren. Also, ist das von einer Mod, wo die nackt sind alle? Da brauchst du keine Mod für. Alles klar. Thema-Wechsel. So, das wollte ich nochmal in Richtung Strategie-RPGs auf Konsole einfach sagen, weil das ist quasi, wenn ich Strategie gespielt habe, dann waren es solche Sachen dann mehr. Ne? Auch speziell, wenn du das unterwegs auf ein Handheld mitnehmen kannst, also ganz zu schweigen von allen Final Fantasy Tactics unterwegs, Advance und Fire Emblem Advance und wie die dann alle dementsprechend heißen, dass das nochmal einfach mit dazugepackt wird, weil es wird ja sonst immer gern gesagt, auf Konsole, echte Strategie funktioniert nicht, aber da fällt eben sowas gerne unter den Tisch. Damit wir es vernünftig abschließen können, lass uns... Nee, wir haben ja noch Sachen, genau, das SimCity. Genau, lass uns ein bisschen über die Aufbaustrategie-Sachen reden. Da gibt es eben, SimCity ist eben quasi das quintessentielle Aufbaustrategiespiel. Ja, bin ich immer noch stolz drauf, dass ich SimCity 2000 so lange gespielt habe. Also, ich habe das dann noch abends angelassen über die Nacht und so, dass man eben noch ein bisschen Geld und so verdient. Und ich hatte SimCity 2000 die ganze Map voller Archäologien, voller der dicksten Archäologie, die man haben konnte. Das heißt also, das waren, ich weiß gar nicht, das müssen Hunderte gewesen sein. Und die kosten ja unglaublich viel. Das ist ja eigentlich, hast du so eins, ja. Und hast du aber auch verdient, oder was? Ich habe nicht gecheatet oder so. Ich habe das so einfach, ich habe es halt ab und zu mal laufen lassen den Abend oder so, damit ich ein bisschen Geld hatte. Und wenn du erstmal so den es ist wie Wirtschaft. Sobald du diesen Break-Even, diesen Punkt überschritten hast, wo es nur noch, dann geht es plötzlich sauschnell. Ja? Und dann verdienst du durch die Archäologien so viel Geld, dass du halt Aber das Tolle ist, ich dachte halt, dann ist es die perfekte Gemeinschaft, weil diese Dinger sind ja autark, weißt du, die haben sich ja selbst, also diese Arkologien, du weißt, was ich meine, diese Riesen, dieses eine Gebäude, da gab es irgendwie drei Stile und das Beste hat sich selbst versorgt, hat genau, hat die Umwelt war super, alles war gut, wenn du die gebaut hast, ja, und ich hatte das ganze Ding voll. Ich habe es tot gespielt, es war nichts mehr da zu machen. So. Ich glaube, das war bei den meisten, die irgendwann mal SimCity verfallen sind, dass du es einfach so oft gespielt hast. Weil hast du auch immer, also ich denke mal, das haben die meisten dann so gemacht, die Spielgeschwindigkeit hochgesetzt, dann über Nacht ausgemacht, den Monitor, und geguckt, ob deine Stadt noch da ist oder ob alles in Flammen aufgegangen ist, je nachdem, ob du Pech hattest. Ja, meistens hattest du halt Geld so dann. Ja. Also irgendwas war echt, immer. Finde ich echt interessant, weil ich habe das Spiel ganz anders benutzt, um ehrlich zu sein. Also ich habe das niemals irgendwie, klar habe ich dann irgendwann auch verstanden, was Speichern bedeutet, aber vorher habe ich das immer anders benutzt. Also ich habe immer versucht, in einem kürzesten Zeitpunkt irgendwie so schnell wie möglich eine schöne Stadt zu bauen. Und ich muss auch gestehen, ich hatte auch sehr viel Spaß daran zu cheaten, mir von Anfang Geld zu holen und gar nicht diesen Druck zu haben. Nee, ich wollte einfach nur eine schöne Stadt bauen, die funktioniert. So, also auch, das nicht, war auch nicht, um deine Bewohner zu maximieren, sondern einfach nur... Ich wollte, dass die Bewohner glücklich sind und ich wollte alles richtig schön, ich wollte es richtig designen sozusagen. Ich wollte, dass sozusagen die Waterpipes, also dass das Bewässerungssystem super ist, ich wollte, dass alles einen Sinn macht, ich wollte, dass die Städte auch schön designt sind. So, ich habe mir echt Gedanken gemacht, so von wegen, da soll eine Wohnungssiedlung und da stelle ich mal sowas hin und da kommt ein Park hin. Ich habe das echt designt, so ein bisschen, so, das war mein SimCity. Ich habe das immer so geliebt, das war dieser Moment, man kann es ja spielen, wie man will. Erst am Anfang habe ich natürlich auf Pause erstmal geklickt, so, und dann baust du deine Gebiete deine Donuts. Ja. Und dann baust alles fertig und dann drückst du so auf Play. Und dann guckst du. Und dann siehst du so blub, blub, blub, blub, blub, blub, wie so, weißt du? Und das war so geil, wenn du drückst auf Play und nach 5 Minuten hast du schon dein erstes Hochhaus, so, weil das so ein Ballungsgebiet sofort war und es hat so Spaß gemacht. Ich hab's in den letzten Jahren oder nochmal ein bisschen mehr wieder zu schätzen gelernt, weil ich habe das damals, also ich meine, die Version für mich war die Super Nintendo-Fassung, wenn ich ehrlich bin. Ne? Weil das für mich die war sehr, sehr... Bowser irgendwie durch... Ja, aber das ist aber relativ irrelevant, weil es war vom Eingabeschema, es hat super funktioniert mit dem Pad und es war einfach dort alles zusammen, ohne dass du Ladezeiten oder sonstiges, und es sah auch noch gut aus. Und ich habe das wirklich auf Ewigkeiten auf dem Super Nintendo gespielt. Ich habe es zuletzt nochmal auf dem Emulator angeschmissen und dort spielst du es anders, weil beim Emulator hast du eine Vorspultaste, was ich sehr lustig fand. Ne? Und dort, du kannst den Effekt, der dort dann ist, den auch selbst bei hochgestellter Spielgeschwindigkeit, wo du eben lange brauchst, kannst du schon absehen und Taktiken ausprobieren. Weißt du? Du kannst ja zum Beispiel sogar zwischenspeichern und gucken, was bauen, und vorspulen und gucken, ob das greift oder nicht. Einfach, um an der Spielmechanik da mehr auszureizen, was natürlich dann Ewigkeiten gedauert hätte, wenn du das im normalen Ablauf mit dem normalen Spiel gemacht hättest. Aber ich habe dadurch meine Taktiken zum Beispiel, wie irgendetwas zusammengreift oder dieses typische, jeder kennt noch, ich glaube, es stand sogar in der Anleitung drin beim Super Nintendo, die Donut-Blöcke, wo du diese neun Gebiete gebaut hast und in der Mitte dann ein Polizeirevier oder Feuerwehranlage, damit das alles so von der Abdeckung hier am besten dann dementsprechend klar. Kannst du durchprobieren, wie kann das mit abstellen, oder zum Beispiel anstatt Straßen nur noch Bahnschienen zu benutzen, und solche Geschichten, kannst du alles rumprobieren, und ich habe meine Taktiken maximiert, nachdem ich lange Jahre auf dem Stillstand angekommen war, wo ich das normal auf dem Super Nintendo gespielt habe, weil da hast du einfach nicht, da kannst du nicht sofort sozusagen den Effekt sehen, was du da machst, und verlierst auch schnell die Geduld, wenn das einmal nicht geklappt hat oder Bowser oder wer auch immer dann deine Stadt wieder kaputt gehauen hat, ne? Und auch so gut dann SimCity 2000 gewesen ist, ich bin nie so weit reingekommen wie bei SimCity 1, ehrlich gesagt. Nee, 2000, da war ich angehuckt. Andere Spiele-Serien, über die wir eigentlich kaum geredet haben, sind die Theme. Habe ich hier auch auf der Theme Park zum Beispiel. Das Intro von Theme Park noch auswendig. Großartig. Also Theme Park hat der liebe Pepper auch hier ausgegraben, müssen wir auch nochmal verlinken. Ja, fand ich fantastisch, unglaublich fantasievoll inszeniert mit den Hüpfburgen, mit dem Karussell, mit der Achterbahn, Dinge, in die du reingehen konntest. Ähnlich wie eben auch bei Dungeon Keeper, wo du in die Figuren reinzoomen konntest, konntest du da quasi aus Sicht der Fahrgäste die Geschäfte erleben. Und konntest aber erst mit einer späteren Version, oder war es schon bei der ersten? Das war schon bei der ersten. Aber nicht Super Nintendo, sondern PC. Auf dem PC, auf dem Super Nintendo. Also ich hatte die Amiga-Fassung davon gehabt. Zum Beispiel. Auf PC ging das, glaube ich, auch schon in der ersten Version. Meine ich, ansonsten... Lief da nur ein Video, oder war Die Videos gab es auf der PlayStation-Version, wenn du auf die Geschäfte draufgegangen bist, mit diesen typischen Molyneux-Ellipsenköpfen oder was auch immer, die dann dort... Hässlich. ja, die du auch in den anderen Spielen, also so die mich immer an Little Big, nicht Little Big Planet, Little Big Adventure, Adventure erinnert haben mit den komischen Ellipsenköpfen. Ach Gott, Theme Park, auch das ist so toll. Es ist, die kann man an der Stelle mal sagen, die PlayStation 1 Version, wer noch eine Original Theme Park PlayStation 1 Version hat, nicht verkaufen, die ist mega rar. Mhm. Ist tatsächlich so, weil die haben ganz wenige davon. Ja, wir haben später nochmal eine neue Auflage und so gedruckt, aber das ist ja wie immer, die erste Auflage ist genau. die Geld bringt. Ja, wir haben Ewigkeiten nach einer Version gesucht, als wir die ausgraben wollten, hier dementsprechend zum Aufnehmen und es hat wirklich Urzeiten gedauert, bis wir einen aufgetrieben haben. Ich habe eine schon. Ganz alte und ich habe sogar mit Unterschrift von Peter Molyneux drauf. Oh, sehr gut. Ich habe auch einen hässlichen Porzellanhund. Was? Ja. Das ist das Cover weggerissen, als du sauer warst? Nee, war nur Spaß. Entschuldigung. Ich habe mir Fable 2 unterschreiben lassen beim letzten Interview. Aber ich habe von ihm, lange bevor in Fable 2 der Hund kam, hatte ich schon diesen, der steht sogar hier, wo ist er denn? Der Hund, dieser hässliche Porzellanhund. Peter Molyneux hat da drauf unterschrieben und hat noch einen Pfeil auf den Pimmel vom Hund gemacht. Okay, wenn du meinst nicht den anderen Pimmel, der daneben steht. Ich wollte gerade sagen, liebe Zuschauer. Nein, den weiß ich nicht, aber der Hund, du siehst es, guck dir das mal an, du siehst sogar, er hat Peter Molyneux draufgeschrieben und hat noch einen Pfeil gemacht. Der Hund passiert. Ja. Nee, ich glaube, ich sehe da die Schrift an der Seite. Kannst du ja vielleicht ein Foto für machen, für den Podcast? Mache ich ein Foto von und das wird. Verkaufe ich auch zur Not. Das PP, Penis Picture, kommt dementsprechend dazu. Aber man sieht, wie oft dann der Name Peter Molyneux speziell bei solchen Strategiesachen gefallen ist. Der Populus, Powermonger, Syndicate, Theme Park. Hier, Moment, wir haben noch eine Sache vergessen. Magic Carpet war im Grunde Magic auch Strategie. War es auch Strategie? Ich habe es damals nie gespielt. Ja, du bist auf leider. Diesem, naja, das war Ego-Shooter-Strategie. Du hast halt, kennt das keiner? Doch, kennt schon, aber ich habe es nicht gespielt damals. Also meine PC-Zeit war dann noch nicht angebrochen. Ja, aber das war toll. Du bist rumgeflogen auf deinem Teppich und hattest halt einen Gegner oder mehrere auch, also halt auch andere Magier und hast dann halt so auf dem Boden irgendwo hingezaubert und dann ist da deine Burg hochgeschossen und dann musstest du die vergrößern. Es war so ein bisschen auch wie Populus, du musstest die halt vergrößern, indem du halt Mana sammelst und hast halt Gegner gekillt, also normale Gegner, KI-Gegner, die irgendwo rumfliegen und hast dafür halt so Kugeln gekriegt, die hast du eingesammelt und konntest dann mit der Energie wiederum beim Gegner Erdbeben und Meteoren und so einen Mist machen. Also es war so ein bisschen wie Populus aus der 3D-Perspektive mit Action-Elementen, aber das finde ich geil an Molyneux, der ist nicht festlegbar auf ein bestimmtes Genre und der macht auch wenn viele ihn jetzt irgendwie gerade nicht mehr mögen, was weiß ich, macht er auch immer irgendwie was Originelles, finde ich. Also ich finde jetzt Fable nicht originell, muss ich sagen. Aber die Idee dahinter am Anfang war originell. Die Idee mit diesen Bubbles, dass du irgendwie von einer Bubble in die nächste kommst, ist ja auch jetzt egal. Also dass die Geschichte anders erzählt wird, als es bisher erzählt wurde, war ja der Plan. Ich glaube auch nicht, dass Fable, sagen wir mal, dass das Ende des Designers Molyneux ist, sondern dass der nochmal mit einer... Microsoft ist das Ende. Also, oder? Also in Sachen Aufbaustrategie, ich meine SimCity natürlich stellvertretend für die ganze Sim-Reihe, gleich Budi, ne? Für die ganze Sim-Reihe von wegen Sim-Planet, Sim-Ants, Sim... Da gab's ja alles. Leck mich am Arsch. Und die waren alle auch nicht schlecht. Die waren alle auch nicht schlecht. Ein bisschen enttäuschend, glaube ich, für viele letzten Endes Spore gewesen, was ja quasi das kulminierende Spiel hätte sein sollen in der Sim-Serie von Will Wright. Das kann man nicht mal als Strategiespiel sehen. Nee, kann man auch nicht. Das war so verwässert anscheinend, oder? Ja, das war halt schon sehr festgelegt, sagen wir so. Ich habe jetzt die Add-ons auch noch nicht gespielt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe keine Ahnung. Es ist ein schönes Spiel, aber letztendlich hat mir ein Master of Orion 2 im Endeffekt mehr gegeben, um ganz ehrlich zu sein, was dann sozusagen das Ziel des Spiels ist. Weil du kommst ja dann, die ganzen Planetenszenen, das sind eigentlich nur Minigames. Tatsächlich sind es nur Minigames, ja klar, du kannst da so ein bisschen customizen, aber... In Spore meinst du? Ja, genau. Aber dann kommst du ja irgendwann ins All, in Spore sozusagen, und da befliegst du dann deine eigenen Planeten und da hast du dann tatsächlich eigene Technologien entwickelt. Das ist, glaube ich... Spore ist ein Grafikeditor, Spore ist ein geniales Design-Tool für Charaktere, für Raumschiffe und so weiter. Das ist der Style, aber spielerische Tiefe hast du in Spore nicht. Und das ist eigentlich das, was traurig ist, weil nämlich dieses Element des Selbstdesigns so genial ist, dass man sich eigentlich wünscht, dass das mit einem Spiel wie World of Warcraft oder so kombiniert wird. Ja, absolut. Wo du dann deinen eigenen Charakter und dein eigenes Haus wirklich so bauen kannst, dass es so individuell und unverwechselbar ist. Aber Spore als Strategietitel kann man nicht ernst nehmen. Nee, es ist es nicht. Aber es gab einen Magic Moment, damit möchte ich Spore für mich auch sozusagen beenden. Und zwar habe ich mir einfach so beim Test, habe ich mir online schon aus diesem Spore-Labor andere Wesen runtergeladen, sozusagen, weil ich die lustig fand. Die wollte ich in der Sendung zeigen. Und dann spiele ich halt und habe das schon wieder vollkommen vergessen. Und plötzlich waren die da. die sind rumgesprungen. So. Ich habe die nur runtergeladen. Also das ist so, das ist auch der Gedanke von diesem Spore, von diesem Selbstkreieren, was Nils gerade gesagt hat, was du gesagt hast, Nils. Also das war schon echt beeindruckend. Und als ich dann echt so kleine, komische, ich glaube, das waren, sie sahen so ein bisschen Darth Vader aus, nur als Zwerge. So schwarze, komische Dinger. Die fand ich super lustig. Und dann halt auch Alien. Ja. Die Aliens aber waren dann da. Aber es ist immer nur so, das ganze Spiel ist auf diese kurzen Aha-Effekte ausgelegt. Das ist es halt. Das ist zu halt casual, um, weißt du, woanders, wo andere Spiele, Master of Orion, durch die Komplexität dir viele Haltepunkte bieten, wo du lange dran knabbern kannst, dann ist es quasi wie so eine Bergwand. Und im Vergleich dazu ist Spore eine Treppe. Eben, also so. Auf jeden Fall. Ja, das ist okay, so, ja, eben. Okay, alles nicht schwer und ich bin am Ende, okay. Genau. Entschuldigung, das war die Lasagne. Ich wollte, ich hoffe, ich unterbreche dich nicht, aber nee, Transport bitte. Tycoon, ganz kurz nur mit reingeschmoren. Also der Welches Ding? Hm? Transport Tycoon. Achso, achso, ja, Transport klar. Tycoon, klar. Ich dachte, was ist Project Tycoon? Nö, das ist halt Transport. Das heißt, du hast Project sowohl Kuhn. Flieger als auch Busse, als auch Bahn, als auch keine Ahnung was. Und das habe ich auch Koop mit dem gleichen Kumpel gespielt, mit dem ich auch Siedler gespielt habe. So. Und da haben wir wirklich auch genauso echt 8 Stunden, den ganzen Tag lang irgendwie nur das gespielt und gegenseitig versucht halt ein richtig schönes Netz aufzubauen und dann haben wir kooperiert und ich hatte einen gelben Bus, also eine gelbe Firma sozusagen, weißt du, war haha, und das war geil und dann, das war echt komplex, die Bahnschienen so zu legen, dass es kostenwirtschaftlich sozusagen, du musstest echt planen, von welcher Stadt du wie deine Güter verschieben möchtest. Das war auch noch, war das war auch noch Sid Meier, ne, also Railroad Tycoon oder? Ich weiß nur, dass Railroad Tycoon war Sid Meier, aber es müsste ja auch so in dem ich muss tatsächlich sagen, Transport Tycoon, ich weiß, Transport Gigant, das war der deutsche Name, ich habe da, deswegen weiß ich weiß wirklich nicht mehr von wem das ist. Das war, glaube ich, von einer deutschen Firma auch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, das war eine deutsche Firma. Straßen und Schienen kam später irgendwas. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, schwer zu empfehlen und tatsächlich hat der Kumpel Björn hat das neulich auch mal wieder ausgegraben, was sind des Wortes, und dann haben wir zusammen ein bisschen gezockt, das ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her, aber ey, das hat voll Spaß gemacht. Das war so super. Das war richtig schwierig. Das war richtig schwierig, so ein dummes Bahnsystem aufzubauen. Hammer. Ich habe Railroad Tycoon probiert mal am PC und hat mir irgendwie nicht so gefallen. Und A-Train hatte ich sogar damals für die PlayStation gekauft und war einfach enttäuscht irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber also Straßenlegen macht mir mehr Spaß als Schienen. Ja. Ich weiß auch nicht warum. Also ich wollte immer mal, es gab ja die neue Auflage von Sid Meier. Ich glaube, Sid Meier's Railroads oder sowas. Sid Meier wäre nicht schlecht. Ja. Habe ich mal für Gamesload, glaube ich, in der Sendung gehabt, ganz früh hier. Hat mich mal interessiert, einfach weil ich Railroad Tycoon habe ich damals verpasst, eben weil kein PC, aber als Pirates-Fan wollte ich das Sid Meier-Spiel spielen. Ne, und hat sich immer irgendwie hingetragen. Ich glaube, ich müsste es nochmal gucken, auf meinem PC heute läuft das Sid Meier's Railroads, was ja auch jetzt 2-3 Jährchen alt ist und mit aktualisierter Grafik eben dieses ganze Schienenlegen und Zugfahren gedönst hat. Es gibt echt so viel. Aber es muss doch noch mehr geben als Theme Park und Theme Hospital. Von Molyneux meinst du, oder? Ja. Also ich weiß eines, aber das kennt garantiert keiner, da freue ich mich schon drauf. Sag mal. Zu sagen. Nee, ich wollte erst fragen, ob es noch mehr gibt. Weil also von Molyneux, weil ich habe jetzt hier noch ein paar Sachen, so wie Startopia zum Beispiel 2001. Startopia ist haben wir, hat, gut. Hat ist auch, das von Molyneux? Nee, ist nicht von Molyneux, nee, aber das wäre... Der Startopia hat Pepper ausgegraben. Hat Pepper ausgegraben, Folge 3 oder 4. Startopia ist super, weil es ist auf dieser Weltraumstation. Ja, es ist eine Weltraumstation von innen. So wie 2001. Ja, so, wie der Halo-Ring sozusagen. Genau, ne, dass dann, du dann, ja, im Grunde wie ein Halo-Ring, genau. Und am Rand ist quasi, wird gebaut. Mhm. Und es sind halt coole Aliens, so. Die wollen halt auch Party machen und die kommen dahin, wenn du das cool machst und so und denen was bietest, Nachtclubs und so, dann kommen die auch und hängen da auch rum. Wenn und du das baust, dann wird er kommen. Also es ist wirklich ein lustiges Spiel. Es ist 3D, es läuft heute noch, also heute auf jedem Rechner, gehe ich von denk aus. Denke ich mal, ja. Und es ist wirklich gut. Also der Pepper empfiehlt es immer wieder weiter. Und ich habe es auch schon angespielt, ich habe es mir auch gekauft, so es lohnt sich. Ich wollte aber noch was anderes sagen. Und zwar habe ich damit Peter Molyneux selbst mal überrascht. Und zwar war ich irgendwann mal in Japan für 2 Wochen Urlaub und habe da so ein Theme Aquarium, heißt das. Also Theme da steht Aquarium. Theme Aquarium. Und ich dachte so, hä? Und irgendwie, das ist offensichtlich quasi eine Fortsetzung von Theme Park und Theme Hospital. Heißt ja auch genauso. Und ich habe das Peter Molyneux hier gezeigt und meinte so, hier, kennst du das? Und der so, nee, was ist denn das? Hast du geguckt und so. Und nie davon gehört. Das ist geil. Also die haben einfach sehr den Namen lustig geklaut. Weißt du, und es geht um Aquarien halt. Also du musst halt so Riesenaquarien in so einem Wasserpark quasi bauen. Da gibt es, glaube ich, von der Konkurrenz Zoo Tycoon. Ja, gibt es auch sowas, oder zumindest ein Add-on, genau, das heißt irgendwie irgendwas mit bla, unter Wasserviechern, die sind auch auf dem Cover drauf. Irgendwas mit Aqua auf jeden Fall. Ja, auch, da kannst du dann halt auch diese... Aqua Zoo oder sowas? Ja, irgendwie ja, sowas. Bildschirmschoner-Funktion. Kannst du dann halt auch diesen Aquarien bauen und dann kannst du dann Schwertwal reinpacken und Sadisten können dann da wahrscheinlich auch einen Seelöwen reinschmeißen, der dann den Schwertwal frisst. Ja, aber ungefähr so ist das gewesen. Also genau, so ein Spiel ist das. Für die PlayStation 1. Aber das fand ich auch immer lustig, wenn man dann so ein Gehege bauen musste und musste dann das artgerecht, fand ich auch immer ganz spaßig. Aber es hat halt diesen klassischen Aufbau, diesen Chill-Faktor, weißt du? Dieses, oh, jetzt hast du mich an was erinnert. Man wird so wenig gestresst, das ist so ein bisschen wie Entourage, wo man einfach sich gut fühlt, weil man so wenig Stressmomente hat. Ja, das gut formuliert, finde ich. Das ist, sowas sollte ja so ein Strategiespiel, so ein Aufbauding auch haben, so diese gewisse Ruhe. So, es sollte einen eigentlich ruhig machen, so ein Spiel. Ja, also, oder? Die nächsten Schritte sollten überlegt sein, so einfach. So. Ja, aber es ist halt nicht vergleichbar mit Command & Conquer oder wenn ich Halo Wars spiele, selbst nach 1500 Matches, bleib ich immer noch voll angespannt und so, bis ich weiß, okay, ich gewinne sicher, dann fällt's ab, aber vorher bin ich einfach angespannt. Was ich sagen wollte, mir ist gerade noch was eingefallen, das ist ein Spiel, was auch, glaube ich, keine Sau kennt und ich habe das auch durch Zufall mehr entdeckt, auf der alten Xbox, Jurassic Park irgendwas. Ach, lustig, das hast du mir neulich noch gezeigt. Ja. Nee, Trespasser war dieses Ego-Ding. Trespasser war dieses ziemlich gute, auch leider verloren gegangene Spiel, wo du halt auf dieser Insel plötzlich landest. Mhm. Okay, brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen. Ja. Hat aber auch tolle Sachen. Zum Beispiel hast du runtergeguckt, du warst eine Frau und auf deiner Brust war so ein Tattoo von einem Herzen. Und mit deiner Energie ist dieses Tattoo einfach runtergegangen. Also du hast keine Anzeigen gehabt. Und konntest mit deiner Hand alles anfassen, es hatte eine Physik und so. Richtig gutes Spiel damals. Trespasser lief nur auf keinem Rechner und ist deswegen nie, hat sich nie durchgesetzt. Ja. So. Aber das heißt Jurassic Park Manager, sage ich jetzt einfach mal. Das war so ein Aufbauspiel, wie Zoo Tycoon, wie Theme Park und halt mit dem Jurassic Park halt, ja. Und das war echt geil. Also das ist ein richtig gutes Spiel. Ich habe das lange, lange, lange gespielt. Du kriegst dann halt, forscht halt, kriegst immer neue, findest immer neue, Dinosaurierfunde und kannst die dann halt bauen quasi, also genetisch halt bauen und musst die dann in Parks so einrichten, wie sie es gerne hätten und dann fahren da die Besucher durch. Ab und zu geht da auch mal so ein Jeep verloren oder so, wird gefressen, so nach dem Motto. Du kannst in Helikopter rein, du kannst in alle Jeeps rein, kannst alle Touren anlegen, also genau sagen, wo die Fahrzeuge langfahren sollen, wo der Eingang ist, Ausgang für so ein Element in dem Park. Und ab und zu brechen Dinos auch aus. Man musste mit dem Helikopter, mit Betäubungsgewehr hinterher und in 3D diese runterschießen. Also ein völlig cooles Spiel. Es ist jetzt absolut nichts Besonderes, aber ich kenne, gibt es irgendeinen anderen Dinosaurier-Park-Manager? Ich glaube nicht. Parabol. Ich glaube nicht. Ja, Parabol ist ein Dinosaurier-Strategiespiel, aber Dinosaurier-Aufbau-Wirtschaftssimulation gibt es nicht. Das ist aber echt eine super gute Idee. Ey, und das macht so Spaß und ich kannte das nicht. Ich arbeite schon Ewigkeiten in diesem Bereich und ich kannte das nicht. Man hat ja früher auch immer mit Dinosauriern gespielt. Also ich hatte zum Beispiel so voll viele so Plastik, also Gummifiguren von Dinosauriern und so. Man ist als Kind auch fasziniert von der Größe und dann gibt es den Brontosaurier und den Triceratops und den Stegosaurus und die kämpfen. Das ist immer noch so. Auch jetzt die Kiddies stehen total auf die sind ja auch wie Wrestling-Figuren, weil die alle so... Ja, zum Beispiel ist es so, der Stegosaurier sind einfach nur Wrestling. Der Stegosaurus hat so Zacken am Schwanz und dann kommt der Tyrannosaurus und die kämpfen gegeneinander. Oder, wie hier, der Triceratops, der hat sich doch irgendein Sci-Fi-Auto ausgedacht. Der hat einen Nackenpanzer mit drei Hörnern. Ich meine, das ist doch wie aus einem... Ist aber auch eine Weiterentwicklung. Die ersten Triceratops, die hatten nur zwei Hörner. Das ist eine andere Rasse. Das ist ein Add-on. Triceratops. Ja, ich weiß. Ach Mann, du bist so ein Honk. Ach so, jetzt ist ein Gag. Ja, es gibt auch nicht. Aber das Ding ist, lass uns über Dinosaurier, aber das sind meine Lieblingsdinosaurier. Aber okay, das war nicht die Dinosaurier. Okay. Wie die Nilpferde heute. Ja, nächster Podcast, der 300 Millionen keine Zeitjahre dauert. Jetzt versteht man gar nichts mehr. Ja, absolut. Entschuldigung, nicht. Aber der hört sich auf jeden Fall nach. Loud Noises! War mir auch überhaupt nicht bewusst, dass es sowas in der Form mal gegeben hat. Wie gesagt, ich habe das viel zu spät entdeckt und war echt überrascht, was das gibt. Okay, mal gucken, ist bestimmt scheiße, deswegen kennt man es nicht und es war wirklich gut. Wer eine Xbox hat und gerne mal alten Scheiß spielt, das kriegst du bestimmt für 5 Euro. Das heißt Jurassic Park und irgendwas. Jurassic Park und irgendwas wahrscheinlich auf der deutschen Version. Steht auf der Packung drauf. Okay, dann bevor wir zum Ende kommen, lass uns das letzte große Ding, was wir schon ein bisschen besprochen haben, aber es ist natürlich so der große Aufbaustrategietitel, die Anno-Serie. Die dementsprechend dann hier in Deutschland mit, ich glaube, sind es mittlerweile 3 Titel? Oder wir haben doch schon drüber gesprochen. Nee, wir haben schon drüber gesprochen. Also wenn wir noch ein bisschen Gesprächsbedarf haben, können wir es nicht mehr. Ich meine, wir sind jetzt aktuell beim dritten Titel. Es gab auch noch so ein paar Add-ons, also eins, glaube ich. Dann lass ich mir kurz mal nachdenken. Es gibt sicher irgendwie zu jedem ein Add-on. Ich habe auf jeden Fall die Entwicklung mitgenommen, bis auf das letzte Spiel, da muss ich mich auch entschuldigen, aber ich habe die ersten beiden Teile echt mit Begeisterung gespielt. Und das war auch mein erster Test sozusagen, mein erstes Review über ein Videospiel war Anno. Wo du dann auch gesagt hast, das finde ich gut. Oder das finde ich schlecht, ja. Je nachdem. Ihre Bürger verlangen nach Seide. Es mangelt an Nahrung. Diese Stimme. Ja, es ist so die echt erschreckend. Ich glaube, Anno ist wirklich so die Quintessenz, was so deutsche Spieleentwicklung fast schon auf einen Nenner bringt. Ne? Das, speziell, wenn ich sehe, in ausländischen Internetforen und so weiter, da gibt es natürlich auch die Anno-Fans, die natürlich diesen spezielle Art von Spiel mögen. Ne? Alleine, wenn du dir das neueste Anno anguckst, wenn jemand das auf die höchste Auflösung stellt und alleine, wie geil deine Stadt eigentlich dort aussieht und wie sie alles drumherum aufgebaut haben, diese Liebe zum Detail plus eben dieses Wirtschaftselement, was sich seit SimCity durchgezogen hat durch die deutsche Spieleentwicklung, das hat Anno nochmal auf die Spitze getrieben. Ich meine, das ist das, was hier den Nerv der deutschen Spieler trifft. Absolut. Man sollte aber dazu sagen, Sky Dumont sollte keine Anno-Werbung machen. Nee, definitiv nicht. Wie diese Arschloch-Werbung, oder? Jetzt mal im Ernst, da fühlt man sich richtig verarscht. Ja, auf jeden Fall. Dieser typische Gamer Sky Dumont. Was ist dieses eine Wort, was sie immer sagen in dieser Werbung? Ein Wort, was sie so völlig inflationär benutzen. Ich weiß es nicht mehr. Das Ganze noch schlechter macht als, weißt du, sowas wie, weiß ich nicht, mir fällt es nicht ein. Ja. Irgendwas Leben, Anspruch, keine Ahnung, irgendwie so ein Scheiß. Ich wette, wenn du jetzt, wenn du gucken würdest, würden wir direkt, er würde es fünfmal sagen. Nee, ich sag dir einfach, ich packe auch die Werbung von Sky Dumont mit rein. Ja, mach das bitte. Ja? Gleich die automatisch läuft, wenn man auf die Seite raufgeht, damit man gleich die Box aufhat. Oh Mann. Dass es dementsprechend abläuft. Was ich an Anno wirklich so interessant fand, ähnlich wie auch bei SimCity, aber das liegt auch auf meiner Art und Weise, wie ich diese Spiele wahrgenommen habe, Aufbausimulation. Anno hatte für mich nie ein Ziel. Und das fand ich an Anno tatsächlich aber auch sehr angenehm, weil es halt ein anderes Setting als SimCity hatte. Ich habe Anno angefangen zu bauen und habe mich daran ergötzt, wie die Stadt wächst. Also ich fand das echt geil. Und die Stadt hat sich an dir ergötzt. Und dann war die Interaktion perfekt. Sehr gut. Entschuldigung, nein, ich wollte nur... Das heißt, wir werden jetzt alle rattig am Freitag haben. Ich will einfach auch was sagen. Ja, und also dann sowas. Im ersten Anno-Teil habe ich immer noch grausige Erinnerungen an die Feuersbrünste, die damals meine Holzwürmer gesucht haben. Hammerhart, ja. Es konnte nie genügend Feuerwehren geben, es hat ständig irgendwo gebrannt. Und ich habe per Gesetz versucht, meinen Bürgern zu verbieten, mit Streichhölzern zu spielen. Es hat alles nichts genutzt, es hat ständig gebrannt. Was aber auch wahrscheinlich damals, was wirklich ein ernstzunehmendes Problem ist, weil alles aus Holz ist und so, früher ist da halt bei einem Feuer eine ganze Stadt abgebrannt, so wenn Wind war. Das ist im Grunde, aber bei SimCity geht's weiter so, da baust du dann schon in jedes einzelne Parkding, baust du dann eben, schon noch automatisch eine Feuerwehr, und Polizei. Und drumherum könnt ihr wohnen, aber nur im Umkreis von 5 Metern. Aber Nils, aber es hat dich auch fertig gemacht, weil du baust und baust, Stunden um Stunden, und plötzlich kommt so ein scheiß Feuer und macht alles kaputt. Ich hab die Katastrophen bei SimCity auch immer ausgestellt. Was ich dann tatsächlich gemacht habe, Erdbeben, alles war im Arsch bei einem Erdbeben. Wo ich dann zwangsläufig gesagt habe, ich habe dann angefangen, die Häuser abzubauen, dass das Feuer sich nicht ausbreitet. Also musst du du musst Opfer zählen sozusagen, oder Opfer, wie heißt das nochmal, Kollateralschaden sozusagen, und Häuser in der Umgebung des Feuers einfach mal abreißen so. Und mal abreißen? Ja, echt, ey. Nee, das war echt... wie gesagt, mir hat das echt Spaß gemacht. Und auch die Entwicklungsstufen etc. Und dann war das bei 16.1, fand ich das schon großartig. Und ich glaube, der nächste war dann 17.04. Ich weiß nicht, 16.04, 15.03 und 17.02, glaube ich, ist die Abfolge. Also Plus und einmal Minus und keine Ahnung. Das nächste sein? 18.01. 18.01 und dann Anno 1900. Das wird dann... je nachdem. Oder die machen eine andere Zielweise. Was ich echt interessant, wenn die Anno-Macher tatsächlich mal von dem Siedler-Setting weggehen, also ich finde das schon eigentlich, also in meiner Fantasie, ich stelle mir das sehr interessant vor. Das tun sie ja schon, aber wirklich in eine Zeit so. Genau, und wesentlich langsamer als in SimCity jetzt sozusagen. Die gehen doch in Orient jetzt, oder nicht? Das ist schon da. Ja, wie gesagt, also die erweitern das ja auch schon sozusagen, aber mit einer Liebe zum Detail, die ich geil finde. Mir macht das Spaß, dann auch reinzuzoomen und zu gucken, was da passiert. Und das hat nicht diesen Wuselfaktor, wie es bei Siedler ist. Also das ist nicht so knuffig-knullig, sondern obwohl auch schon. Also es ist aber nicht ganz so krass. Das neue Siedler ist ja auch eher realistisch, oder irre ich mich? Ja, diese versuchen es auf jeden Fall. Ja. Also du siehst immer, das ist ein Titel, der in Deutschland eben gemacht wird, wo eben extrem viel Geld reingebuttert wird, ne? Weil die wissen, dass sie die Verkaufszahlen haben, weil sie wissen, dass sie den Erfolg haben. Jetzt, Sky Dumont halt, ne? Ja, Sky Dumont. muss man sich erstmal leisten können, ja? Nicht jeder ist ein Bulli, der den dementsprechend anheuern kann. Simon. Na, aber ich mag den Kerl ja, aber die Werbung ist, damit ist der Typ für mich gestorben. So. Das war wirklich so, nee. Wenn du, da, das hast du gemacht, okay, dann bitte. Nee, ich finde, Arno ist eben eine Serie, der siehst du das Geld an, das dort reinfließt in den Aufwand, der einfach mit der Optik, mit dem stimmigen Design dort gemacht hat. Du kannst natürlich, wenn es nicht deinen Geschmack trifft, funktioniert es eben nicht, aber ich finde, es ist immer schön, sehr beeindruckend, wie die Städte einfach dort ausschauen. Und ich glaube, hardwarehungrig ist schon, ne? Also ja, ich also bei mir das nicht Wasser, laufen lassen, das Wasser sieht echt toll aus und so weiter und so fort. Das war dann auch so, ich saß in der Präsentation drin und tatsächlich, und da kann ich auch nichts anderes sagen, als sie gesagt haben, ja, wir haben sehr viel Energie in das Wasser gesteckt. Da habe ich erstmal gedacht, und danach hatte ich gedacht, warum? Warum ins Wasser? Wo sind meine Raumschiffe? Wo sind die Explosionen? Wo sind die Aliens? So. Nein, das plätschert. Nee, das war tatsächlich meine erste Reaktion, aus Schock, weil die haben einfach eine ganz andere, in Anführungsstrichen, ja, nee, das ist halt was so, weil ich habe mir gedacht so, okay, jetzt ihr habt doch schon zwei Spiele so gemacht, okay, jetzt ist alles noch detailreicher und das Wasser ist ganz krass. Was ist der Mehrwert des Spiels, habe ich gedacht. Der Mehrwert, so klar. Ja, das erklärt sie. Den. Oh, jetzt verstehe ich. Sehr gut. Ja. Nee, ja. Aber tatsächlich irgendwie, ich habe es, wie gesagt, ich habe die noch nicht gespielt, aber jetzt gerade, wo wir darüber reden, habe ich echt Bock bekommen. Siedeln, oder? Irre ich mich da nicht? Ja, du kannst in Orient und du hast neue Sachen und du hast neue Handlungswege etc. Das ist ein Element, so, wie klar. Das Wasser wirkt. So. Ja, klar, ja. Logisch. Aber ich würde sagen, das ist dementsprechend noch was, was wir gerne nochmal nachhören können. Aber ja, es ist ja auch so, dass wenn da alles immer hübscher und schöner und so wird, muss man sich halt irgendwann auch Sachen überlegen, die man noch verbessern kann. Und sowas wie Wasser kann man eigentlich auch immer verbessern. Klar. Also du brauchst ja auch einen Grund, dass die ganzen Leute es kaufen. Wie gesagt, ich erkläre es ja auch gerade sozusagen. Ich bin halt eher viel zu, ich habe jetzt gerade, und das ganz ehrlich, echt Bock bekommen, das jetzt zu spielen. Also ich erinnere mich wieder, warum ich das nie gezockt habe. Ich weiß noch, dass ich durchaus mich gefreut habe auf das Spiel. Und dann war ich irgendwann im Elektronikfachmarkt und da lag das halt aus. Das war ganz neu, das war überall groß platziert und es gab sogar vom Publisher zwei Leute mit einem Poloshirt, die nur da standen, um die Leute für Anno zu begeistern. Und da habe ich die gefragt, ob das Spiel einen Multiplayer-Modus hat. Und dann sagen die mir, nee. Und sorry, Anno war damals schon, die hatten immer schon Probleme mit dem Multiplayer-Modus, den zu integrieren und das hat nicht geklappt, es war verbuggt oder war gar nicht drin, es hat versprochen und nicht gemacht. Und sorry, aber Anno ohne Multiplayer-Modus, nee, dann kaufe ich das auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob das im Aktuellen drin ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, und das geht also im ganz Aktuellen auch nicht. Oder? Wegen dem Meer nämlich, weil sie das Geld ins Meer gesteckt haben. Ja, so. Genau. Aber das ist doch genau, was wir groß sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist wirklich mal, wo man, also ich dachte, das wäre mittlerweile gelöst. Ich habe jetzt Anno nicht gespielt, aber ich weiß, dass alle sich schon immer aufgeregt haben, dass es nicht online geht. Ja. Und dass sie das halt immer wieder versprechen. Das macht einfach viel mehr Spaß. Es kann doch nicht sein, dass sie das bis heute nicht hingekriegt haben. Das glaube ich, da weigere ich mich zu glauben. Eben, Leute, wir wollen jetzt demnächst eine Konsolenversion mit Online-XBLA-Multiplayer. Ja. Ne, damit das und Sprachsteuerung. Naja, aber vielleicht ist das echt so ein bisschen deutsche Mentalität. Ich meine, hier in Hamburg gibt es das international anerkannte Miniatur-Wunderland. Weißt du, was ich meine? International anerkannt. Das kannst du auch nicht wirklich im Multiplayer spielen. Also, versteht ihr den Gedanken dahinter? Was redest du da? Nee, also sehr gut. Das ist wie wenn du da nur einen reinlassen würdest, der dich angucken darf. Ja. Erzähl mal. Nee, erzähl mal. Was übrigens toll, warum nicht ein Strategiespiel, wo du deine Leute anschreist? Also wo du einfach nur, weißt du, deinen Warcraft-Typen so, weißt du, so, ey, du! Hey. Und dann bau mal hier Holz ab. Ja, also wie gesagt, End War ist die erste technische End War, ja, aber ich will, dass jemand, der alle meine Launen versteht. Ja, End War, ja, also wie gesagt, das ist ja, und damit beenden wir jetzt vielleicht auch von wegen bitte. Strategie. Das ist ja eh von jedem Gamer weltweit der größte Traum, dass du ein Online-Multiplayer-Spiel hast, wo der eine derjenige am Mikrofon ist, der andere unten auf dem Feld steht, der dann Holzsammler ist und Simon ist der Commander und du schreist mich an und ich muss halt so schnell und so best wie möglich in Third Person Holz hacken. Ja. Und dann kommt Nils, der nämlich der Fahrer ist, also ein Race-Game hat sozusagen, also in seinem eigenen Interface und fährt das Holz dann weg. Es gibt übrigens Mods, die diese Idee schon umgesetzt haben, wo einer der Strategie-Master ist, der aus der Vogelperspektive das Spiel steuert und die anderen sind First Person. Es gab auch den Command Conquer-Teil. Ich habe jetzt gerade vergessen. Renegade, genau. Also die Ansätze sind alle schon längst da. Ist so gar keine Frage, aber... Ja, das sehe ich auch so. Das ist so da warte ich auch drauf. Da habe ich auch vor 5 Jahren schon im Kopf Spiele entwickelt, die in die Richtung gehen, dass man einfach mal dieses strenge Genre-Denken ein bisschen aufbricht und mal was Neues macht. Aber wir wollten jetzt ja diese Diskussion über Strategie beenden und zu unserem neuen Thema kommen, Konsole gegen PC. Was ist denn? Wir machen jetzt gleich hier weiter. Ja, warte, mach doch nicht. Ich will, du kannst nicht einfach aufhören. Ich muss diesen Podcast jemandem widmen. Widme diesen Podcast deiner Mutter. Ja. Nein, hier, du widmest den Podcast Nils deiner Mutter, weil die dich mit Civilization bekannt gemacht hat. Ja, das stimmt. Und ich widme das dem Day, den keiner von euch kennt, Kumpel von mir, weil der damals, XCOM 1 hat nämlich, hat glaube ich im Jahr 98 angefangen, also Ingame-Datum war 98 und dann war es irgendwann 98 oder so, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, welches Jahr, und dann hat er aber jeden Tag, hat er einen Tag im Spiel gespielt. Also weißt du, manchmal, der ging ja manchmal, ging der rum in 5 Sekunden und manchmal hast du einen Kampf gehabt und dann dauert es 2 Tage quasi. Und diese Leistung, der hat das tatsächlich durchgezogen, bis zum Schluss, bis das Spiel durch war, hat er jeden Tag in echt quasi gespielt. Das ist cool. Nicht schlecht, ja. Props. Und der heißt auch noch Day? Der heißt Heiko Hakan Day. Aber du nennst ihn Day. Nein, die haben alle Day genannt, so wie dich ja auch alle Arsch nennen. Also weißt du, so. Du bist ja freundlich in, heute. Ja. Ja, super. Ist das eine Regel von dem Podcast, dass man irgendwas widmet oder was? Nein, man sieht, du bist oft dabei beim Podcast. Nein, ich wollte diese Geschichte noch loswerden. Schön. Ich widme diesen Podcast Hahn und StarCraft. Ich widme diesen Podcast meinem verlorenen Freitagabend. Oh, das ist schön. Und damit beenden wir den Podcast. Wir gehen jetzt noch los. Ja. Der Gunnar hat gesagt, die Party da wird toll. Welche Party? Die Strategie-Party. Die Porno-Party. Ja. Nein. Okay. Es ist keine Porno-Party, was verbreitet ihr denn hier? Egal. Ja. Die Piep-Party. Ich piep hier gar nichts weg, das ist jetzt so. Ja. Wir sind, man mag es kaum glauben, nach... Oh, ich, wie viel ist es denn? 4 Stunden. Oh. Das hört sich keine an. Wir können jetzt alles sagen. Ja, ich glaube, ich brauche keinen Podcast auch mehr machen für ungefähr gefühlte 6 Wochen. Na, da kann jeder... Sollen wir nicht in der Postproduktion dieses Podcasts an willkürlichen Stellen irgendwas einblenden, eine Zahl oder eine Quizfrage oder so. Genau. Und jemand muss sich das komplett von Anfang bis Ende anhören, um alles zu beantworten. Ja, nicht schlecht. Aber was wir auch machen könnten, wir könnten jetzt einfach wirklich irgendwelche wirren, harten Theorien äußern, weil die meisten sind eh schon eingeschlafen. Und war das nicht mal so, dass man im Schlaf besser Sprachen lernen kann und Fakten aufnehmen kann? Doch? Ja, doch. Achso, also du meinst vom Wegen, überweis mir all dein Geld. Das zum ist Beispiel, meine Kontonummer. Zum Beispiel, oder wir können auch Französisch sprechen, dann würden die Leute dann am nächsten Morgen Französisch sprechen können. Oh, fantastisch. So. Ja. Sehr gut. Ich habe mir letzt diese Harald-Schmidt-Sendung mal angeguckt, die auch ganz auf Französisch war. Super. Damals vor Ewigkeiten. Also war lustig, weil es auch, also mit Übersetzung labern die oft halt auch Scheiße und finden es quasi saulustig, dass keiner im Publikum mal rafft, dass sie gerade Scheiße reden. So, sehr so wie wir jetzt. Kann man sehr empfehlen. Ja, ja. Ja. Müssen wir auch übersetzen auf Nerd auf Mensch oder irgend sowas wahrscheinlich. Nerd, Mensch, Mensch. Ja, nach 4 Stunden. Ja, alles nach 4 Stunden. Ich glaube, das Thema Strategie haben wir so ausführlich bequatscht, wie es nie jemand bequatschen wird. Ganz ernst, 50 Spiele oder mehr, das waren mehr jetzt. Das war mehr auf jeden Fall. 4 Stunden, das ist, andere bezahlen da Geld für. Eben, also für den einen, dem der PlayStation-Podcast zu kurz war, das hast du nun davon, ja? Aber wie gesagt... Nee, mir kann es gar nicht lang genug sein, der ganze Scheiß. Ich wollte gerade sagen, das Thema könnten wir auch gerne noch weiter irgendwie ausufern lassen. Und wir haben trotzdem ganz viele Spiele vergessen. Natürlich. Das vielleicht gehen wir raus und dann fällt uns das ein. Nein! Können wir nochmal anmachen. Bau noch mal zusammen. Aber auf jeden Fall, ich glaube, also ja, 4 Stunden sind 4 Stunden. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Sollen wir nochmal über Moods reden, wie in Akku Daily Sports? Ja, ich finde, wir haben noch nicht genug über Anno auch geredet. Ja. Wie heißt nochmal der dritte Teil? Ich möchte mich bedanken, dass ihr euren Freitagnachmittag /Abend/Samstagmorgen hier verbracht habt. Ich bin der Gregor. Es hieß, es geht um 2 los. Um 2 geht's los. Jetzt ist 8. Jetzt ist es gefühlt 8. Ich bin der Budi. Ja. Ich bin der Nils. Simon. Ja, und ich gehe. Ich bin nicht mehr betrunken. Und wir am Anfang dieses Podcasts war ich nur noch restbetrunken. Game One. Yeah. Game One. Okay, gib mir ein S. Kauer? Nein. Das schneide ich vorher weg. Ja, jetzt sind die Leute wieder aufgewacht und der ganze Lerneffekt ist weg. Okay, ciao.